It's me, Mario! Zuckart! Liebe Freunde von Zuckart, guten Abend. Guten Tag. Hallo! Hallo. Was auch immer. Genau, richtig. Das ist ja dieser klassische Start in einen Podcast, weil man ja nie weiß, wann die Leute das hören, weil man keine Sendezeit hat, wie jetzt im Radio. Deswegen weiß man gar nicht, ob man guten Abend oder guten Tag oder guten Morgen sagen soll. Auf jeden Fall freuen wir uns über jeden neuen Zuhörer oder jeden, der wieder eingeschaltet hat bei Zockhart. Im Februar. Vielen Dank für das großartige Feedback, was ihr uns für die Januar-Ausgabe gegeben habt. Ja, wir waren überwältigt aufgrund der wirklich sehr, sehr positiven Reaktionen und die kleinen Kritikpunkte wollen wir ausmerzen. Unter anderem auch an dem geänderten Intro, was ihr schon gehört habt. Richtig, was tatsächlich unser klassisches Zockhart Radio Duisburg Sendungsintro war. Für jede Sendung, die wir in den anderthalb Jahren produziert haben. Ich glaube, irgendwie 27 Stück oder so waren es. Ja, es war Radio Duplex. Wollte ich nur nochmal anmerken. Ich habe Radio Duisburg gesagt. Richtig. Ja, das wäre was. Ich wollte, ja, das wäre was gewesen. Ja. Damals. Genau. Bei Radio Duisburg. Nee, richtig. In der Uni-Zeit mit Zockhart. Richtig, genau. Macht nichts. Wir haben jetzt ein neues Intro, beziehungsweise ein altes Intro, das Zockhart-Intro. Und es geht weiter mit unserem Podcast. Nach wie vor reden wir über die 12 Games, 12 Months Challenge, in der wir vier, die Sarah, der Paddy, der Herr Jeschke und meine Wenigkeit, 12 Spiele in 12 Monaten im Jahre 2015 durchspielen wollen. Und es hat sich einiges bei manchen und nicht bei anderen getan. Spoiler! Nichts bei mir! Ich würde sagen, wir teilen das vielleicht so ein bisschen so auf, dass der Herr Jeschke so in der Halbzeit mal so ein bisschen was aus der generellen Videospielwelt erzählt und alle anderen halt von ihren Games durchgespielten was, Spielen, richtig, ja. Nichts ist ja auch übertrieben, ich habe ja weitergespielt. Naja, ist ja richtig. Nur nichts abgeschlossen. Bei so einem großen Spiel. Passiert schon mal. Ja. Wie dem auch sei. Hier wird keiner verurteilt oder beurteilt. Es ist ja auch kein Contest. Es ist ja einfach nur irgendwie dieses sich vornehmen, einfach mal Spiele zu spielen, die man schon immer mal zocken wollte. Und ja, die Sarah hat endlich eins ihrer Kindheitsspiele durchgespielt, richtig? Ja, fangen wir mit mir an. Jo. Direkt mal loslegen. Ich habe jetzt einfach mal so eingeleitet. Okay. Ja, ich habe mein erstes Spiel durch und zwar habe ich, nachdem ich beim letzten Mal ja schon von meiner Frustration bei Aladdin erzählt habe, bin ich einfach auf ein anderes Spiel umgestiegen. Und, was du ja auch schon angefangen hattest, ne? Genau, das hatte ich schon angefangen, habe ich mal reingeguckt, aber das war sogar noch vor der Challenge und dann stand es jetzt auf meiner Liste und habe gedacht, dann beendest du mal das, da bist du glaube ich nicht so frustriert und so war es dann auch. Und zwar habe ich Toy Story 2 für die PS1 durchgespielt. Damit genau. Der Paddy glücklich ist, erwähne ich auch, glücklich, dass es Teil 2 ist. Dann erwähne ich noch zusätzlich, das ist ein Spiel von Traveler's Tales, richtig? Die ja vor ihrer großen Lego-Welle auch da schon gute Spiele und sehr bunte, spielzeugnahe Spiele gemacht haben. War der erste Teil auch von denen? Für Super Nintendo? Da bin ich mir unsicher, ich würde also eher sagen nein. Aber der war auch schauen wir mal nach. Okay, ja. Den haben wir da. Da habe ich mal reingespielt. Nicht so toll. Fand ich nicht so toll wie die Version für die PS1, wo aber vielleicht auch wieder die Nostalgie mit einspielt. Du konntest mit Woody, mit seinem Dingsbums am Rücken, womit er reden konnte, konntest dich an Haken rumschwingen. Ja, ach, dieser Kreis, wo eine Schnur dran war, ja, zum Aufziehen. Wo ich bin dein Woody! Mit dem den konntest du ja am Haken rumschicken, voll super. Eigentlich eine super clevere Idee, ja. Okay, ja, das konntest du bei dem Spiel, was ich gespielt habe, nicht. Aber da hat man auch immer nur Buzz Lightyear gespielt. Ich weiß nicht, wie das bei dem Spiel für Super Nintendo war. Soweit habe ich nicht gespielt. Okay. Ich habe nur mit Woody an Haken rumgeschwungen. Ja. ja, ich kann ja einfach mal anfangen, was zu dem Spiel zu erzählen. Also es ist ein klassisches 3D-Jump'n'Run. Man hat immer 5 Missionen pro Level. Die Level sind total bunt. Also es fängt zum Beispiel im ersten Level damit an, dass man zu Hause bei dem Besitzer ich weiß gar nicht, wer der Besitzer von Buzz Lightyear ist, aber auf jeden Fall bei dem Andy. Ja, okay. Bei Andy zu Hause fängt es an. Und man läuft da durchs Zimmer von Andy, durch die ganze Wohnung und muss verschiedene Missionen erfüllen, die eigentlich auch in jedem Level immer sehr gleich aufgebaut sind, was ich aber gar nicht negativ fand, weil man wusste eigentlich immer pro Level, was auf einen zukommt. Man hatte, musste immer 50 Münzen sammeln, musste immer 5 Figuren für jemanden suchen, im ganzen Level verteilt. Und das hat sich so fortgezogen. Ich glaube, 16 Level waren es insgesamt. Nach 2 hat man immer einen Endgegner gehabt, den man besiegen musste. Und ja, hat Spaß gemacht. Würdest du sagen, das ist grundsätzlich gut gealtert, das Spiel? Also, ich würde gar nicht sagen, dass es überhaupt gealtert ist. Okay. Also ich habe es gespielt als Kind auf der PS1 und ich hatte jetzt, nachdem ich auch Mario Galaxy für die Wii mal angespielt habe schon, weil es auch auf meiner Liste steht, ich hatte jetzt, als ich dann darauf wieder zu Toy Story zurückgegangen bin, gar nicht das Gefühl, dass es so viel älter ist. Mhm. Okay, schon traurig für Mario Galaxy. Eigentlich ja, weil ja, also Genre sicher nicht jetzt, so weit ja, vom Spielen her und auch von der Grafik her, es hat eine super tolle Grafik. Also, für die PS1 auf jeden Fall, da sind sehr viele Kleinigkeiten, sehr viele Details. Wenn Bass durch eine Pfütze läuft, dann hinterlässt der Wasser Fußspuren und solche Kleinigkeiten, die halt echt nett sind. Ja, einfach. Genau. Ja. Baut das Spiel dann auf den ersten Film auf? Oder? Auf den zweiten, deswegen heißt es ja Toy Story 2. Ne? Entschuldigung. Nee, ist nur so. Das erste Toy Story ist tatsächlich auch von Traveler's Tales. Ich hab's aber wenn der auf den zweiten Film aufbaut, dann ist ja Andy gar nicht mehr der Besitzer. Ja. Der gibt ja am Ende des ersten Teils, gibt er die Kiste mit den Spielzeugen weg, oder? Ich habe den nicht gesehen. Ich glaube aber, das erste Level heißt irgendwie Andy's Room oder so. Ja, irgendwie. Oder kommen die zurück am Ende? Ich weiß es auch nicht. Guckt euch den Film einfach an. Ich hab ja, also zum Film kann ich auch nichts sagen. Ich habe halt nur das Spiel gespielt. Ja. Sorry. Unten? Film mitgebracht? Was Toy Story 2? Ja. Könnt ihr euch angucken jetzt. Ist so? Ja. Veronica okay. Mars, Staffel und dann auch... Ja, Toy Story 2. Okay. Könnt ihr euch angucken. Na gut. Und reden wir nächstes Mal drüber. Ja, gut. Vielleicht nochmal... Nee, das ist wirklich interessant im Nachgang, weil du dann sagen kannst, wie nah ist es am Film oder... Also es sind halt auch immer wieder Filmsequenzen mit dabei. Deshalb glaube ich schon, dass es sehr nah dran ist. Wie gesagt, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber die werden da jetzt keine anderen Sequenzen reingepackt haben. Stimmt. Das macht einfach keinen Sinn. Und das ist ganz schön. Also... Irgendein besonderer Moment, wo du sagst so, boah, das fand ich jetzt unglaublich kreativ oder unglaublich hart, spannend, wild? Also dadurch, dass ich halt wirklich als Kind die ersten paar Level schon gespielt habe, fand ich die natürlich ganz besonders toll, aber das lag jetzt nur mal einfach daran, dass ich da Erinnerungen dran hatte. Die Endgegner sind alle gut zu besiegen und es gibt auch in den einzelnen Level immer so Zwischengegner, die muss man nicht zwangsläufig besiegen, aber man muss halt immer eine bestimmte Anzahl an Chips sammeln, damit man ins nächste Level weiterkommt und um das Spiel letztendlich mit dem richtigen Endgegner abzuschließen, braucht man so und so viele Chips. Wenn man die nicht hat, muss man nochmal in andere Level zurückgehen und weitersammeln. Das System fand ich ganz schön, weil man nicht zwangsläufig jede Mission erfüllen muss. Also Sachen, die einem so gar nicht gepasst haben, die man total furchtbar fand, die konnte man einfach weglassen und dann durch andere ersetzen. Ich fand halt besonders schön, dass das einfach für mich herausfordernd war und ich hatte auch Stellen, wo ich wirklich lange probieren musste, um weiterzukommen, aber ich hatte nicht so eine Frustration dabei und ich glaube, das brauchte ich einfach jetzt auch mal. Also selbst wenn es mal schwieriger war, habe ich dann vielleicht mal ausgemacht und am nächsten Tag weiterprobiert und dann hat es funktioniert. Also das fand ich ganz, ganz gut. Ich würde sagen, ist jetzt nicht unbedingt auf eine Altersklasse begrenzt. Also das kann man, glaube ich, als Kind genauso gut spielen wie als Erwachsener. Mhm. Auch vom Schwierigkeitsgrad her einfach. Cool. Ich finde halt so, ne? Ich meine, wir wohnen zusammen, ich habe ein bisschen mitgekriegt, wie du Dinge spielst und es hat halt so die klassischen 3D-Jump'n'Run-Krankheiten, sag ich mal. Ja. Es leidet so unter den klassischen Problemen, die man hat. Kamera ist halt immer an erster Stelle ganz, ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, dass 3D-Jump'n'Runs irgendwie stören. Aber abgesehen davon, die Steuerung war manchmal, ich würde nicht sagen hakelig, aber so ein bisschen inkonsistent. So, weiß nicht, den Doppelsprung, den musste man schon zu einem relativ exakten Punkt in der Luft halt ausführen, bevor der richtig gesessen hat. Da gab es dann so 2, 3 Fruststellen, fand ich, die dann, ja, wo man einfach irgendwie 3, 4 Mal probieren musste, bis man einfach diesen Punkt rausgefunden hatte, an dem man den Doppelsprung dann anwenden musste, um an die nächste, weiß nicht, an den nächsten Balken zu springen oder so. Das stimmt, hast du da so ein Turner-Salto gemacht? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus mit Aerobic und wie heißt das in der Olympiade. Bis man dann da irgendwie ans Ziel gekommen ist. Also schwierig irgendwie, aber das sind so klassische, ich würde eigentlich sagen, klassische so 3D-Jump'n'Run-Probleme. Ja, die waren vorhanden, aber also es hätte auch schlimmer sein können. Also das waren wirklich so ein paar Stellen, die dann mal verärgert haben, weil man nicht wirklich weitergekommen ist, aber nicht so, dass ich das Spiel jetzt negativ in Erinnerung behalte, im Gegenteil. Nee. Also, nee. Würdest du denn sagen, das ist ein Spiel, was man ja grundsätzlich allen empfehlen kann, oder würdest du sagen, okay, da muss schon ein gewisser Nostalgiebonus da sein, damit man da heute noch seinen Spaß dran hat? Nö, würde ich gar nicht mal sagen. Also ich habe dann weitergespielt und ja auch Level gesehen, die ich vorher nicht kannte. Das hatte dann für mich nichts mehr mit Nostalgie zu tun, aber es war einfach ein schöner Aufbau und die Level sind auch einfach toll gemacht. Also so oder so macht es Spaß, ob man das vorher schon mal gesehen hat oder nicht. Mhm. Und es gibt auch unglaublich viel zu entdecken. Cool. Ja. Ich glaube, ich muss mir mal die Dreamcast-Version davon kaufen. Springst du auf die Gegner oder schießt du mit diesem Nee, du kannst schießen und du kannst so eine Wirbelattacke machen und das ist, da musst du rausfinden, je nach Gegner, wie du die besiegst. Ja, also das muss man halt einfach mal ausprobieren. Das habe ich am Anfang nicht so richtig verstanden, aber das ist auch bei manchen Endgegnern dann irgendwie so. Da muss man sich so ein bisschen ausprobieren und testen, wie man die am besten besiegen kann. Ja. Was ich übrigens außergewöhnlich, wieder so ein fitzliges, kleines, total unbedeutendes Detail, aber was ich wundervoll fand, wenn du in diesen Lasermodus gehst, gerade wenn du stehen bleibst und zielst, du kannst entweder einfach nur geradeaus schießen oder du kannst halt wirklich anvisieren, in so eine Ego-Perspektive gehen und dann mit dem Cursor quasi einen Gegner anvisieren. Wenn das passiert, dann bist du halt in Buzz Lightyears Kopf quasi. Ja. Und Buzz Lightyear hat ja diesen Space-Suit, diesen Raumanzug und da ist auch natürlich auch der Raumhelm, genau. Das heißt, leicht transparent spiegelt sich dein Gesicht in der Innenseite des Helmes und da guckst du durch. Schönes Detail. Wunderschönes Detail. In dem Moment habe ich gedacht, boah, super, du fühlst dich ja wirklich wie in der Actionfigur drin. Ne? Also ganz, ganz toll. Und das sind so diese kleinen Details, die ich an dem Spiel wirklich, wirklich richtig hübsch fand. Aber auf der anderen Seite, das sind so diese typischen Sachen, die man bei einem Disney-Spiel eigentlich auch erwarten kann, weil die bei den Games ja auch immer darauf achten, dass da viel Liebe drin stecken, dass die nicht irgendwie lieblos sind. Das haben wir beim letzten Podcast auch über Aladdin geredet, dass die Animationen zum Teil sogar von Disney kamen und auch da sehr, sehr schön, sehr authentisch rüberkamen, viele Kleinigkeiten, grade, ganz toll. Mir fällt gerade Mickey Mania heißt es, glaube ich, und Mickey's Wild Adventure auf der PlayStation, ist auch von Traveler's Tales, auch so ein unglaublich liebevoller Titel, der dieser Vorlage so sehr treu bleibt. Und ja gut, die Lego-Games sind, abgesehen davon, dass es immer die gleichen Spiele sind, aber auch toll und machen auch Spaß. Ne? Also schon eine coole Company. Ja, inzwischen auch Disney. Ne? Richtig, ja. Ja, also ja, ist schon eine coole Company, die scheint Spaß am Spielzeug zu haben. Irgendwie, ne? Ja. Ja. Das stimmt. Aber das ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht, Spielzeug, Videospiele, Brettspiele, das ist alles, das basiert alles auf einer und derselben intrinsischen Vorliebe des Menschen zu spielen. Ne? Der Mensch spielt gerne. Und, genau, und ja, ich meine, Lego, ne? diese Faszination, was zu bauen und so weiter, das kann man halt auch echt gut ins Videospiel umsetzen. Ja, ich habe zu meinem letzten Geburtstag und zu Weihnachten jeweils Lego-Teile bekommen. Ja. Die sind halt auch wirklich zeitlos, ne? Ja. Definitiv. Der Ghostbusters-Mobil. Ja. Und den DeLorean von Zurück in die Zukunft. Konnte man immer gut bauen und macht sich gut im Regal. Ja, absolut. Sehr geil. Sarah, weißt du, was du jetzt als nächstes angehen wirst? Ja. Du bist schon mittendrin. Ich bin schon mittendrin, ja. Und total begeistert. Ja, ich habe Dreamfall für die Dreamcast angefangen. Auf der Xbox, Entschuldigung. Ja, Dream, ne? Ja. genau, auf der Xbox. Kurzen Ersteindruck. Fantastisch, großartig. Begeisternd. Also ich habe es angefangen, ich war vom ersten Moment an begeistert. Adventures sind halt auch einfach mein Ding. Genau, ganz kurz vielleicht mal zu sagen, was für eine Art von Adventure das ist. Also es ist halt ein klassisches Adventure, aber kein Point-and-Click. Ja, es ist halt wirklich rumlaufen, mit Leuten reden, Rätsel lösen im weitesten Sinne. Aber viel Dialoge, ne? Im Prinzip viel Dialog, viel Story, genau, richtig. Ja. Aber es ist kein Point-and-Click-Adventure, ne? Ja. Aber es war ja damals zu der Xbox-Zeit, waren Point-and-Click-Adventures ja auch total out. Quasi tot, und deswegen fand ich das auch generell schön, dass da überhaupt mal ein Vertreter dieses Genres irgendwie auch in qualitativer Hinsicht. Ja, ne? Ja, stimmt. Es gab das Siberia zum Beispiel oder Baphomet 3, was auch ganz cool ist eigentlich. Ja. Aber ja, Dreamfall sticht schon raus, ne? Mhm. Ja, wir sind mal sehr gespannt drauf, auf die Endwertung. Ja. Entschuldige, ich wollte doch gar nicht unterbrechen. Nee. Ich wollte nur, damit die Leute, die Dreamfall nicht kennen, wissen, was das für ein Genre ist, einmal sagen, okay, ist halt ein 3D-Adventure, aber ohne Point-and-Click. Ja, also tolle Geschichte bisher. Ich weiß nicht, an welcher Stelle ich bin. Vielleicht habe ich so zur Hälfte mittlerweile. Dafür, dass es ein zweiter Teil ist, kommt man trotzdem gut rein, ne? Ja, total. Also ich habe den ersten nicht gespielt und es spielt eigentlich gar keine Rolle. Also ja, wir ja auch nicht damals, dass wir es durchgespielt haben. Genau, also man ist einfach direkt drin. Da wird überhaupt nicht erwartet, dass man irgendwelche Vorkenntnisse hat. Von daher kann man total alleinstehend spielen. Und das Einzige, was mich daran so ein bisschen stört, das sind so Kampfsequenzen, die da reingepresst worden sind. Die einfach relativ lieblos. Die wurden damals schon massiv kritisiert. Die sind halt einfach doof, die sind nicht einfach zu lösen. Manchmal kann man sich irgendwie davor drücken, sowas zu machen. In anderen Situationen muss man kämpfen, weil der Spielverlauf sonst nicht weitergeht. Und ja, man merkt nun mal einfach, dass das Macher von einem Adventure sind und nicht von einem Kampfspiel. Ja, cool, auf jeden Fall. Ja, meiner Ansicht nach ist es halt wieder so dieser typische Publisher, der dahinter steht und dann dem Entwickler sagt, ja, so verkauft sich das nicht, pack da mal ein bisschen Action rein, ein bisschen Kampfsequenzen, dann läuft das viel besser. Ja, und auch wenn die dann schlecht sind. Ne? Genau, ja, richtig, scheißegal, ob die schlecht sind. Und dann steht nämlich der Entwickler da und denkt sich, wir sind überhaupt gar keine Kampfspielspezialisten, machen wir mal irgendwas. Und dann sind die wirklich unter aller Kanone und das sind die leider. Meistens hat man irgendwie eine Waffe und wenn es jetzt irgendwie so ein langer Stab ist, ein Schlagstock, erstmal ist es total schwierig, den Gegner zu zielen, auf den Gegner zu zielen. Zweitens werden die Aktionen nicht ausgeführt, also dann drückst du irgendwie 100 Mal B und beim 101. Mal ist der Angriff dann durch. Genau, passiert erst was. Man kann nicht richtig blocken und also das ist irgendwie alles so ein bisschen, ja. Ist halt so wie ich zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie das bei dir war, ob du das auch so empfunden hast, Paddy, aber bei Deadly Premonition, das war ja auch so total irgendwie da reingequetscht und auch wieder vom Publisher so, hier, mach mal mehr Action. Und der Swery hat ja auch gesagt, ja, eigentlich hätte ich diese Zombie- und düster Kampfsequenzen da ganz weggelassen. Man kann es spielen, es ist auch nicht furchtbar, aber es hätte nicht sein müssen. Richtig, es nervt irgendwie. Aber ich wollte gerade noch sagen, ich freue mich unglaublich drauf, dann in der nächsten Folge wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr über Dreamfall zu sprechen, weil die Story einfach ganz viel bietet. Ja, also ich bin auf jeden Fall so ein bisschen süchtig und auch wenn ich einen langen, harten Arbeitstag hinter mir hatte, will ich meist noch mindestens eine Stunde spielen. Was, glaube ich, ungefähr noch nie vorgekommen ist. Ja, das stimmt. Aber es hätte mich auch gewundert, wenn es anders wäre, weil Paddy und ich haben das damals durchgespielt. Einmal die Woche haben wir uns getroffen, so drei Stündchen gespielt und haben das dann gemeinsam durchgezogen. Und da waren wir auch absolut begeistert von der wirklich extrem detaillierten, durchdachten Story mit unglaublich viel Dialog. Unglaublich viel kreativer Geschichtsentwicklung und ganz, ganz, ganz, ganz tolle Leute. Wie heißt der? Ragnar Thornquist. Ragnar Thornquist. Ich hätte jetzt Blomquist oder Björnquist oder so ein Mist gesagt. Ja, Ragnar Thornquist von, wie heißt die Firma nochmal? Funcom. Ja, ja, ja. Dazu später mehr. Genau. Nächste Mal wahrscheinlich auch dann zu Dreamfall Chapters vielleicht zwei Sätze. Weil ja der Nachfolger jetzt vor kurzem erschienen ist. Ja, Paddy hat in der Zwischenzeit zwei Spiele durchgespielt. Ja. Sollen wir das machen? Sollen wir ein bisschen aufteilen, dass du jetzt von einem Spiel erzählst, dann vielleicht der Jeschke, dann erzähle ich was und dann du nochmal abschließen. Machen wir so, ja. Ja, ja. Aber es wird jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen länger gehen. Ja, muss ja nicht die gesamte Geschichte erzählen. Nein, aber das Spiel hat zu viel. Ist sehr umfangreich. Ja, ne? Richtig. Also es war halt... Persona 4 oder Shin Megami Tensei Persona 4, was ja wiederum ein Spin-Off der Megami Tensei-Reihe ist, also quasi Spin-Off vom Spin-Off. Und Wann ist das Spiel erschienen? Ich glaube 2008 in Japan, USA und 2009 in Europa, ja. Von Atlus. Und die Persona-Reihe ist eigentlich von Anfang an in den USA erschienen, aber erst mit dem dritten Teil wurde das Ganze so richtig, ja, gehypt, kann man fast sagen, von den Medien. Letztendlich ist das Spiel eine Mischung aus Visual Novel, aus Social Dating Sim und aus einem wirklich rudimentären Dungeon Crawler RPG Part. Das klingt wahrscheinlich, wenn man es nicht gesehen hat, relativ abstrus, wie das Ganze zusammenhängt. Aber die Spielmechanik greift so unglaublich gut ineinander, dass das dass es echt Sinn macht. Mal so ein paar Sätze zur Story von Persona 4. Du kommst als Protagonist in eine Stadt, in eine Kleinstadt. Inaba heißt die. Und du hast keinen Namen, du kannst dich also selber benennen. Deine Eltern sind im Ausland, du ziehst zu deinem Onkel mit deiner Cousine. Und in dieser Kleinstadt passiert eine Mordserie. Und zwar hängen Leute nach den Morden irgendwo auf Antennen rum. Auf einem Antennenmasten oder sowas. Mhm. Gleichzeitig geht ein Gerücht durch die Stadt, dass wenn man nachts im Nebel Fernsehen schaut, also den Fernseher nicht anmacht, dass man eine Person sieht. Ohne groß zu spoilern, es geht darum, dass in dem Fernseher eine Welt existiert und die Protagonisten, also den Spieler, den man selber spielt, und seine Freunde beginnen. Mitschüler, genau, mit denen man eben Bande knüpft, soziale, beginnen dann im Fernseher Leute zu retten, die sie dort auf diesem Midnight Channel gesehen haben. Und letztendlich entwickelt sich daraus dann, ja, die große Story. Ganz, ganz spannend an dem Spiel ist die Charakterzeichnung, weil da Themen wirklich auch angesprochen werden, die sonst in Videospielen jetzt nicht so oft thematisiert werden. Wie zum Beispiel ein Mädchen, was bisher keine Beziehung hatte, sich da irgendwo so sehr konservativ erzogen wurde, der gesagt wird, du machst, wenn du groß bist, wirst du hier unser Hotel weiterführen. Und ihr Counterpart, wie heißt es auf Deutsch? Gegenstück. Ja, genau, ihr inneres Gegenstück im Fernseher. Rebelliert dagegen und sagt, ich schnapp mir jetzt die geilsten Hengste und ich werde jetzt hier ausbrechen aus diesen Restriktionen. Das hättest du vielleicht ganz kurz vorher anreißen müssen, oder habe ich das irgendwie überhört? Weil, ach so, dass die im Fernseher sind dann immer TV-Welt, genau, sind Charaktere, haben die eine andere Persönlichkeit quasi, ne? Ja, beziehungsweise das Wahre, das Innere, was eigentlich in den Leuten vorgeht, wird im Fernseher ausgelebt letztendlich. Und Kanji ist eigentlich der interessanteste Charakter, der nach außen ein total harter Rocker ist und im Fernseher, man kann schon sagen, mit einer Homosexualität kämpft, wo er nicht weiß, bin ich homosexuell oder nicht. Sein Dungeon, und das ist ganz interessant, die Dungeons sind halt immer nach den nach den inneren Gefühlen designt. Bei ihm ist es eine Sauna, ja, so Männer-Treff, so, ne, irgendwie. Und ja, das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich freakig auch. Ich finde es ja gerade mal kurz, weil ich selber auch gar nicht so viel mit der Persona-Reihe bisher irgendwie zu tun hatte, was mich ärgert. Ja. Ich glaube, ich hätte es auch auf meine Liste genommen, wenn es damals angekommen wäre. Paddy und ich haben das gleichzeitig bestellt. Mhm. Paddy hat zwei Teile bestellt. Mhm. Einen für mich, einen für sich. Und ist nur einer angekommen. Irgendeiner ist verschickt gegangen in der Post. Und dann lag es irgendwie 8 Jahre bei mir im Schrank. Ich weiß auch nicht besser, aber. Genau, jetzt wäre der Zeitpunkt bei der Listenerstellung gewesen, wo ich gesagt hätte: Boah, jetzt würde ich, glaube ich, mal Personen auf die Liste nehmen, genau wie du jetzt. Ja. Und ich würde mir auch wünschen, es wäre mir möglich gewesen. Mhm. Dann hätte ich nämlich das statt Breath of Fire genommen, aber da können wir gleich drüber reden. Genau. Sagen wollte, ist, ich wusste gar nicht so sehr, wie das halt so ist mit diesen Persönlichkeiten, gerade in dieser Fernsehwelt halt. Ich wusste, dass es in etwa so ist, aber so tief, wie du es jetzt beschrieben hast, so, oder angekratzt hast, wusste ich noch nicht. Genau. Und interessant finde ich daran, dass es halt eigentlich ja genau andersrum ist, wie in der Realität, in echt, wenn du Fernsehen guckst, sind alle Menschen im Fernsehen falsch. Da hat jeder irgendwie eine Rolle, die dem auf den Leib geschrieben wurde. Alles ist irgendwie geskriptet, jeder spricht nach Drehbuch und da in dem Spiel ist es jetzt genau andersrum. Und das finde ich eigentlich ziemlich interessant. Ja, letztendlich ist es so, genau. Wobei, interessant ist zu erwähnen, das ist es von der Story halt, kommt dann irgendwann so durch, jeder, der im Fernsehen, in diesem Midnight Channel auftaucht, ist vorher aber auch im normalen Fernsehen gewesen. Ah. Also da, auch da gibt es nochmal eine Verknüpfung. Und was, apropos Verknüpfung, die befreiten Charaktere entwickeln, nachdem sie quasi ihrem wahren Ich gegenübergestanden sind, dann eben diese Persona, dieses Fabelwesen als quasi Kampfbegleiter. Ja? Und letztendlich kann der Protagonist, also jeder Mitprotagonist, also jeder NPC quasi, hat einen festgelegten Persona. Und du als Protagonist bist in der Lage, aber selber Personas herbeizurufen. Und wie stark diese... Zum Beispiel Teddy. Nein, Teddy ist tatsächlich auch ein Charakter, ja. Ach so, ja, genau. Okay. Ja. Aber dieser wirkliche Teddy mit dem Reißverschluss ist ein Charakter. Ja, genau, ist ein Charakter. Ja, erzähl ich nichts zu. Kann ich nichts zu erzählen. Ich kenne ihn nur, weil das halt so einer der ikonografischsten Charaktere von Persona ist. Man, in Japan wird man zugeschmissen mit Stofftieren. Kuma, genau. Kannst du mal was zum Mechanismus dieser Befreiung sagen? Stelle ich mir das vor, wie bei so einem Rollenspiel, dass du so einen Rundenkampf hast? Genau, also wenn ich Dungeon Crawler sage, meine ich das. Also es ist wirklich, die Dungeons sind einfach zufallsgeneriert. Mhm. Du hast da drin nicht viel. Du hast Monster, du hast Schatztruhen und kämpfst dich dann von Etage zu Etage. Irgendwie so ein Dungeon hat 10 Etagen. Das ist schon ziemlich oldschoolig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kannst du aber auch jederzeit sagen, ich gehe raus, wenn du ein bestimmtes Item hast, speichere es ab, machst am nächsten Tag was ganz anderes, ich treffe mich dann wieder mit Freunden oder sowas und kann dann ein paar Tage später wieder in den Dungeon rein und weiterkämpfen auf der Etage, wo ich rausgegangen bin. Ach. Und man hat halt so ein gewisses Zeitfenster, in dem man eine Person befreien muss. Das wird vom Wetter abhängig, ist es. Also wenn irgendwie ein Nebel da ist, dann muss ich ihn befreit haben. Aber so kann man sich das Spiel so ein bisschen selber gestalten. Also wenn ich jetzt nur mal so eine Stunde durch den Dungeon kloppen will, kann ich das machen. Dann kann ich aber auch mal wieder ein paar Tage lang die Bannen knüpfen. So, und diese Bannen, die ich knüpfe, die helfen mir dann wiederum, stärkere Personas selber zu herbeizurufen, sage ich mal. Und das ist ziemlich cool. Also diese Dating-Sim-Ecke führt dazu, dass du im RPG-Part stärker wirst letztendlich. Mhm. Und so funktioniert eigentlich das System in dem Spiel. Das ist halt prinzipiell sehr sozialkritisch, sehr, sehr zwischenmenschlich. Mhm. Ne? Und die Charaktere wirken so unglaublich natürlich dabei. Das ist halt super schön. Das ist halt eigentlich relativ untypisch für ein japanisches Spiel, ne? Weil da ja oft sehr viel überzogen ist. Genau. Ne? Und das ist ein guter Hinweis. Weil ich wollte sagen, dass Persona 4 ist irgendwie die Hipster-Version von einem JRPG. Also das ist aber jetzt positiv gemeint, weil das Ding ist unglaublich stylisch aufgebaut. Hast du bestimmt gesehen, Menüscreens sind einfach unglaublich durchdesignt und die Musik ist, da ist alles dabei, irgendwie Funk, Jazz, Pop, weiß der Geier. Das Ding ist stilistisch auf den Punkt gebracht und es nimmt ein Genre und macht daraus was Neues oder nimmt verschiedene Genres, die eigentlich sehr langweilig sind und restriktiv, und macht daraus irgendwie was Cooles, Neues. Und dann in dieser Verbindung mit dieser Geschichte hat mich das Ganze wirklich echt gefesselt, muss ich sagen. Für die Vita gibt es ja ein erweitertes Remake, oder einen erweiterten Port. Golden. Also wenn ihr von 13, ne? Wenn ihr von Reihe sprecht, ist es also auch 1, 2, 3, 4, ist jetzt der letzte? Genau, und Teil 4 hat selber... Ja, wenn man noch Megami Tensei dazu zählt, dann eigentlich Teil 5, ne? Frag mich nicht. Die Shin Megami Tensei-Reihe an sich oder nur Megami Tensei-Reihe, ich habe keine Ahnung, wie viele Teile es da gibt. Persona gibt es bisher 4 Teile. Der 5. ist jetzt angekündigt. Aber Persona 4 selber hat ja noch Spin-Offs. Nämlich Persona 4 Arena. Devil Survivor, ne? Ist, glaube ich, kein Spin-Off von Persona 4. Ach, nicht aber, von 4, aber auch im Shin Megami Tensei-Universum. Richtig, ja. Und dann gibt es noch Persona 4 Dancing All Night, das kommt jetzt demnächst raus. Das ist quasi ein Bemani-Spiel mit Persona 4 Hintergrund. Also ist crazy irgendwie, was die da machen. Ich glaube auch wirklich seit 3 und 4, gerade seit 4 ist es halt ist der Hype so groß geworden. Und dann ist natürlich kein Wunder, dass das Spin-offs noch ein Löcher für erscheinen. Ne? Ja. Aber ich glaube auch, ich habe bei meinen J-Video-Game-Spezialisten Knickei im Freundeskreis also meinen Japano-Spezialisten, der gerade so ultra abgefahrenen Freak-Kram einfach rauf und runter zockt. Und der sagte auch irgendwie mit Persona, irgendwie da brauchst du halt höchstens mit dem vierten Teil anfangen. Die anderen, die sind gut. Na, aber drei, halt, drei soll auch stark sein. Genau, drei soll auch gut sein, aber vier ist wirklich so extrem erhaben. Ja. Das ist wirklich überraschend, ja, dass die da mit einem späteren Teil der Serie, normalerweise ist ja vielleicht der erste oder der zweite Teil schon der richtige Knaller und dann baut's ab. Aber bei denen ist es genau andersrum. Die schießen einfach irgendwie exponentiell nach oben mit dieser Serie. Wann ist denn der erste Teil rausgekommen? Also der ist auf PlayStation noch raus, also auf der ersten PlayStation. Lass mich nicht lügen, ich weiß nicht, 97, 96. Die nehmen sich unglaublich viel Zeit. Also Persona 5 ist jetzt für dieses Jahr angekündigt und das ist halt ja 7 Jahre nach dem letzten Teil. Ja. Okay. Wollte ich noch irgendwas Großes sagen? Ich glaube nicht, ich bin durch. Nee. Kaufen, spielen, glücklich sein. Wenn man, achso, genau. Sarah, wir haben dich vorhin nicht gefragt. Wie lange hast du gebraucht für Toy Story? Ja, das ist eine Frage, die ich gerne beantworten könnte. Es gab zwei. Nachher... Toy Story 2. Ich habe es gar nicht. Genau, aber du hast ja selber korrigiert. Ja, es gab leider keinen Stand am Ende des Spiels und ich bin unglaublich schlecht, das einzuschätzen. Aber wir vermuten, mit Dennis' Hilfe haben wir mal was geschätzt, dass es so ungefähr 12 Stunden waren. Mhm. Ich glaube, es ist schneller machbar. Aber ich habe mir auch Zeit gelassen. Ich habe das gemütlich gemacht, weil man den Zeitdruck auch einfach nicht hat bei dem Spiel. Und ja. Okay. Ja, genau, das wollte ich halt noch erwähnen. Bei mir waren es jetzt schätzungsweise 66 Stunden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, aber nur mit dem ersten Ende, ne? Nee. Insgesamt. Insgesamt. Also ich habe einmal ein schlechtes Ende, einmal das gute und einmal das wahre Ende erspielt. Und das wahre Ende hatte, glaube ich, eine Spielzeit auf Screenshot von 63 Stunden oder sowas. Und davor halt, weiß ich nicht, einmal beim Boss gestorben oder... Ja, mein Gott, ich meine... Ich habe aber auch 35 Tage dafür gebraucht. Also habe ich im Schnitt 2 Stunden pro Tag gebraucht. Ja, manche Tage gar nicht, dafür andere Tage 5. Manche Tage 10 Jahre. Das Schöne bei dem Spiel ist einfach... Ich glaube, deswegen ist es auch auf der Vita so erfolgreich gewesen, weil es halt auch super funktioniert teilweise als Buch oder als... Ja, eben als Visual Novel, ne? Weil man einfach mal 2 Stunden auch da drin hat, wo man gar nichts macht, außer Dialoge wegklicken oder halt man... Ja, nein, vielleicht als Entscheidung auswählt. Ja, ja, das sollte es dazu gewesen sein. Kaufen, spielen, glücklich sein. Ich freue mich total auf Teil 5. Bin mega gehypt, weil es sieht auch schon wieder unglaublich gut aus, stylisch und. Kommt für? PS3 und PS4. Ach, mhm. Sauber, dann werde ich das ja theoretisch auch in die Finger kriegen können. Na klar. Sollte man, glaube ich, auch. Egal, ob man das jetzt spielt oder in 6 Jahren. Oder 7 Jahren, wie man ja, es ist halt einfach so, RPGs sind halt doch irgendwie zeitlos. Ich überlege auch tatsächlich, ob die Vita nicht vielleicht für Persona 4 ein Kaufgrund wäre. Oder findest du, man sollte das am großen Screen zocken? Das ist eine gute Frage. Kannst du ja machen. Kannst du für 99 Euro die PlayStation TV holen. Und ja, genau. Dann am großen Bildschirm spielen. Das ist wahrscheinlich die beste Variante, ja. Ist günstiger als eine Vita und... Als eine 4? 3? Nee, Moment. Hä? Was? Also, jetzt bin ich total... Du willst den Persona 4 Golden haben. Ja, ja. Für die Vita. Ja. Dann kaufst du dieses PlayStation TV, womit du Vita-Spiele am Fernseher spielen kannst. Kostet 99, ne? Er könnte ja auch eigentlich eine PlayStation 2, er meint ja nur, ja, weil die PS2-Version kauft. Nee, mir geht's jetzt schon um die Golden, weil so weiter der ist. Genau, ja, okay. Also kannst du die PlayStation TV holen. Stimmt. Günstiger als eine Vita und kannst du dann Fernseher spielen mit einem PS3-Pad. Ach, zum Beispiel. Okay, das ist das geht auch, ja. Das würde gehen. Ja. Wobei, naja, die Vita soll das schon dazu haben, weil das Spiel kann man, wie gesagt, einfach auch gut mal im Bett weiterzocken. Ja, eben. Genau. Also, ja, tatsächlich, vielleicht besser sogar auch im Handheld, ja. wobei der nochmal 10 Stunden aufrechnen muss, weil, ich glaube, noch ein ganzer Charakter mit eingeführt wird. Ja, ist auch nicht so schlecht. Naja, vielleicht. Hast du 80 Stunden. Oh mein Gott. Brutal. Ja. Wer hat, der hat es, ne? Genau. Kannst du ja Zeit lassen. Richtig. Nach der Liste. So dann, wie du, ne? Ja, genau, einfach vor Zeit da lassen. Jetzt sind wir bei dir, ja. Sind wir schon beim Thema? Ja, Jeschke. Ich habe Zeit ohne Ende. Ja. Für das erste Spiel, weil ich immer noch nicht durchgespielt habe. Ja, du bist immer noch bei Legend of Dragoon. Mittlerweile gute 30 Stunden. Okay. Mitte von CD3 von 4. Das heißt, du bist schon weit fortgeschritten, 3/4 ungefähr. Ja. Nächsten Monat, glaube ich, habe ich mein erstes Spiel durch. Das wollen wir hoffen, ne? Dann muss auch nachlegen. Dann werde ich stark aufholen. Ja. Ja. Was hält dich denn ab? Ja, diverse andere Sachen. Also das ganze Spiel selber. Bessere Spiele? Nee, also das Spiel, im Moment ist das Spiel doch echt, du hast so einen leichten Durchhänger. Also wiederholt sich schon sehr. Gehst ins Dungeon rein, machst deine rundenbasierten Kämpfe. Es passiert halt einfach nichts mehr Neues. Mhm. Die Story ist halt im Moment auch so lala. Das übliche Rollenspielproblem, so genau, nach 30 Stunden oder so. Ja, man hätte so auch einfach eine CD weglassen können. Mhm. So, man hätte jetzt irgendwie ein Ende finden können und dann wäre es auch gut gewesen. Dann wäre ein knackiges, gutes Spiel gewesen. Jetzt zieht es sich halt ein bisschen. Hm. Allerdings bin ich auch abgelenkt vom New 3DS mit Monster Hunter. Ja. Ja. Erzähl mal, du bist ja unser Nintendo-Spezialist. Du hast den 3DS ja vorher auch gehabt. Jetzt hast du ein New 3DS. Wie fühlt sich der Unterschied an? Jetzt mal ein bisschen off-topic zu sein, aber vielleicht ist es im Podcast auch ganz interessant für unsere Hörer. Ich hatte ja nichts anderes zu erzählen. Ja, ein bisschen Redezeit zu haben, muss ich off-topic sein. Ja. Nee, ich hatte den 3DS XL, der mir blöderweise runtergefallen ist. 2 Wochen bevor der 3DS, der New 3DS rauskam. Das ist ja ungefähr fast so blöd wie iPhone ins Klo fallen lassen. Definitiv, ja. Keine Übrigens, Ahnung, ganz wem kurz. Sowas passiert. Ich wusste, wenn du irgendwann mal dein iPhone hörst, dass es so fallen würde. Das ist so. So, kein Kommentar. Der Jeschke, ja. Der wollte auch was erzählen. Also. Ja. Auf jeden Fall ist er blöderweise ohne Absicht den neuen zu kaufen runtergefallen. Ja. Und das Touchpad war kaputt, was sehr ärgerlich ist, weil das der Limited Zelda Edition 3DS XL war. Aber gut, den versuchen wir irgendwann mal zu reparieren. Auf jeden Fall gab es einen neuen. In der kleinen Variante. Ja, verbessert hat sich eigentlich. Wir haben jetzt einen ZL und ZR Button, also 2 Schulterbuttons mehr für die, sag ich mal, kommenden Wii-Umsetzungen. Ich weiß gar nicht, Majora's Mask nutzt das nicht, ne? Ne, der N64 hat ja auch keinen. Genau, ja. Dann wahrscheinlich für Xenoblade 3D. Ja. Ach, doch, Xenoblade? Ne. Ja, aber. Wie ist es denn nochmal? Ja, Xenoblade Chronicles, aber wofür, genau. Die Wii hat auch nicht 2 Schulterbuttons. Na klar. Doch, ja, an den, Pro-Controllern. Ja, und am regulären Wii U Gamepad. Wir reden doch gerade von Wii-Umsetzung. Ja, aber womit hast du denn Xenoblade Chronicles gespielt? Nur mit dem Classic-Controller. Und der hat doch keine 2 Schulterbuttons, oder? Gib mal den. Hat er? Der hat die genauso angeordnet wie der New 3DS. Okay. Ach, die sind tatsächlich genauso angeordnet. Genau, das war mir nicht bewusst. Ja, das finde ich schlimm. Auf jeden Fall denke ich mal dafür und für die. Ich glaube, dass Nintendo jetzt ein paar Wii-Titel auf den New 3DS bringt. Mhm. Ich weiß noch nicht welche, aber irgendwelche werden wohl noch kommen. Sonst hätte das ganze Ding ja keinen Sinn. Also Wii-Titel, sagst du? Ja, ich glaube schon, dass die ein paar Umsetzungen machen werden. Ich weiß noch nicht von was, aber... Schauen wir mal. Kann ich mir vorstellen. Naja, auf jeden Fall... Um mal ganz kurz für die Hörer das zu erklären, man kann das ja nicht sehen. Und vielleicht hat noch nicht jeder irgendwie nach den neuesten Screenshots vom 3DS, vom New 3DS von Nintendo... gegoogelt. Wie sind die Buttons denn angeordnet? Die sind ja, also L und genau, R kennt man ja bei jedem Handheld seit dem Game Boy Advance. Sind die halt wie beim Super Nintendo Pad halt rechts und links an den Zeigefingern. Längs, oben. Zeigefingerhöhe, genau. Und wir haben die ZL und ZR Buttons quasi direkt dahinter in leicht erhöhter Position. Aber in der Reihe. Das genau, heißt in der Reihe dahinter, Tiefe, genau. Ne? Ja, in nicht die wie Reihe. Beim PlayStation 2 Pad, sondern halt auf der Linie des du musst quasi R-Buttons weiter hinter den Screen packen, um die Buttons zu berühren. Die sind etwas erhöht, das heißt, ich kann den ZL-Button drücken, ohne den L-Button zu drücken. Mhm. Dennis testet das gerade. Und ich bin sehr, als ich das gesehen habe, dass der die Knöpfe hat, habe ich gedacht, nee, das kann überhaupt nicht gemütlich sein, aber es ist super, ganz ausgezeichnet gelöst. Ja. Kann man wirklich gut an beide rankommen. Genau. Dann haben wir als zweites neues Feature haben wir quasi an dem oberen Bildschirm eine zweite kleine Kamera, die den Kopf des Spielers trackt, scannt sozusagen, trackt, genau. Um dadurch den 3D-Effekt anzupassen. Wir hatten davor das Problem beim 3DS, wenn ich ein Spiel gespielt habe, ja, Smash Bros. Ist wahrscheinlich das beste Beispiel, obwohl halt keiner von uns gespielt hat, aber kann ich mir gut vorstellen, wenn ich mitten im Kampf bin und hektisch auf den Knöpfen rumdrücke, hat sich der 3D-Effekt doch schon relativ schnell verschoben und du hast diese 2 Bilder gesehen, die halt für jedes Auge gemacht werden. Und das Problem ist halt jetzt weg. Die Kamera trackt deinen Kopf und wenn dann, ich sag mal, so gute 45 Grad kann ich den bewegen und hab trotzdem ein 3D-Bild. Mhm. Also das ist schon Überraschend gut. Super, ja. Hätte ich auch gar nicht gedacht, dass das so gut ist. Also ich spiele auch mehr Spiele jetzt in 3D. Muss ich ehrlich sagen. Glaube ich, ja. Dann bei der kleinen Version ist noch ein schönes Feature, finde ich, die Zierblenden, die ich ändern kann. Also ich kann mir quasi meinen eigenen individuellen 3DS machen. Du hast hier so eine schöne Holzoptik. Genau, im Moment habe ich die Holzoptik. Ja. Zu Hause habe ich noch die Monster Hunter Zierblende. Demnächst erscheint noch eine Zelda Zierblende, die ganz cool aussieht. Nächste Woche, glaube ich, eine Kirby Holzoptik Blende. Auf jeden Fall zig Blenden und ich gehe auch mal stark davon aus, dass in ein paar Monaten irgendwelche nicht lizenzierten Leute irgendwelche anderen coolen Blenden machen, wo dann wahrscheinlich ein NES-Controller drauf ist oder Adventure-Time-Charakter, sei es ja. South Park. Was kosten die Dinger, diese Blenden? 13,99. Schon ein stolzer Preis. Ist aber okay. Ja, ist okay. Ist in Ordnung. Man kauft sich ja nicht 20 Stück davon oder so. Ja gut, ich habe jetzt schon zwei und wir haben definitiv noch drei weitere bestimmt holen. Dann bist du aber erst bei 5. Genau, es gab nämlich auch eine Xenoblade Chronicles, die komplett rot war mit dem Schwert. Du hast es ja auch gespielt mit dem Schwert von Schalk. Hast du nicht gespielt? Nee, ich habe nicht gespielt. Ja. Aber eigentlich das Schönste, allerschönste an diesem kleinen Ding ist, dass die X, Y, B und A Buttons im Super Nintendo Farben sind. Das ist eigentlich das schönste Feature. Ein sehr süßes Detail. Ja, das ist echt schön. Das ist super, ne? Mhm. Gibt's aber allerdings nur in den kompletten Farben, nur in den kleinen. Mhm. In der XL-Version sind die Buttons, wenn du die jetzt im Blauen holst, sind die blau und nur B, A, X und Y sind in den SNES-Farben. Mhm. Warum auch immer, genau. Unverständlich. Genau, alle so. Allerdings haben wir das Kernfeature ja gar nicht. Also wir haben jetzt auf der... Nupsi oder was? Genau, wir haben auf der rechten Seite jetzt einen zweiten... Ja, ist gar kein Schiebepad, weil es bewegt sich nämlich gar nicht. Ja, ich habe das gerade einfach nur ein, und hab gedacht, wofür ist das? Wie so ein Laptop-Gerät? Nippel, genau, wie diese alten Laptop-Pimmel, Nupsis, die irgendwo mitten in diesen Dingen drin waren. Funktioniert super. Also ja, bei Monster Hunter hatte ich ja vorher immer dieses Shieldpad Pro, damit man die Kamera hier verstellen kann. 1A, du bist direkt bei den Buttons, kannst weiter kämpfen und kurz die Kamera drehen. Okay. Funktioniert wirklich gut, obwohl er sich anfühlt, als wenn er gar nichts macht. Aber ja, super. Eben. Echt klasse. Man spart sich ein Shieldpad Pro. Gut. Sonst kann ich zum 3DS nichts sagen. Erstmal. Monster Hunter, 17 Stunden Spielzeit. Wann rausgekommen vorletzte Woche? Da vergeudest du deine Zeit. 17 Stunden, die du in Legend of Dragoon hättest stecken können. Und ich schon durch wäre, könnte ich heute von einem ersten Endscreen berichten. Ja. Aber nein. Monster Hunter. Die Liebe für Monster Hunter siegt. Oh. Und es werden wahrscheinlich noch etliche andere Stunden kommen. Ja, ja. Wie viel Stunden hast du beim dritten Teil? Oh, da war ich, glaube ich, am Ende bei 60, 70 Stunden. Ah, geht ja noch. Ja, ist noch wenig, ja. Ich habe auch wenig online gespielt. Ja, sonst zu Monster Hunter will ich jetzt gar nicht viel sagen. Hat jetzt auf dem 3DS auch einen Online-Modus, also ist nicht mehr so wie Monster Hunter Tri. Der hat ja nur den Wii U Online-Modus oder man musste seinen 3DS mit der Wii verbinden, damit man online spielen kann. Aber das ist jetzt alles ganz unkompliziert. Damit online gehen, zack, mit 4 Leuten spielen, Spaß haben, Monster töten. Cool. Ja. Wie gesagt, ich habe leider kein Endscreen zu berichten, kein Spiel Legend of Dragoon. Versuche ich noch durchzuspielen, wird auch nächstes Mal, denke ich mal, klappen. Nein, wird schon klappen. Muss ja, ne? Ja. Ich könnte noch eine Geschichte erzählen, ich wurde gehackt. Oh ja, stimmt, das ist eigentlich eine ziemlich abgefahrene Geschichte, ja. Ja. Deine PS3, PS4. Oder PlayStation Network Geschichte. Genau. Wir haben die Woche nach Super Bowl. Ich habe mir Madden runtergeladen und wollte abends zocken. Als meine PlayStation plötzlich nicht mehr mit dem Internet verbunden war und ein Screen kam, sie wurden abgemeldet. Habe ich mir nichts bei gedacht, wieder eingeloggt. 5 Sekunden später wurde ich wieder abgemeldet. Habe mir immer noch nichts bei gedacht, habe meinen Router resettet. Weil kann ja mal sein. Was man so macht, ne? Man halt so macht, wenn man irgendwie aus dem Netz fliegt, ne? Alles wieder in Ordnung, 5 Minuten gespielt, wieder ausgeloggt. Nochmal gespielt, 5 Sekunden oder 10 Sekunden später wieder ausloggen, dann kam mir schon ein bisschen komisch vor. Habe mir erst gedacht, irgendwie PSN-Probleme hat man ja öfters, aber war auch nicht. Da habe ich ein bisschen gegoogelt und dann kam in einigen Foren, dass man wohl dann gehackt wurde. Mit welchem Hintergrund denn? Ja. Also, das würde mich jetzt echt mal... Naja, du kannst dir ja quasi dann die ganzen Games im runterladen. Im PSN-Store dann. Ja, genau. Nee, vom Account. Der von meinem Account. Ah, okay, ja, sicher. Ich hatte zum Beispiel Madden war gekauft. Ich hatte die HD-Version von Resident Evil 1 dann runtergeladen. Da waren halt noch so ein paar andere Sachen drauf. Und die Spielekäufe, die sind ja an deinen Account gebunden. Ja, wenn du den Account hackst, dann kannst du die Spiele runterladen. Macht genau. Auf jeden Fall bin ich dann erstmal hektisch an PC... Hektisch an den PC gerannt und habe mich auf der Sony-Seite eingeloggt, um erstmal meine Kreditkarteninformationen rauszunehmen, damit die nicht noch irgendwelche anderen Spiele kaufen. Dann ist mir aufgefallen, dass mein PSN, also die PS4 kann man als Primärkonsole, als seine eigene Konsole aktivieren und hat dann halt den typischen PSN-Namen. Mhm. Und der war halt im Internet nicht mehr. Da stand halt irgendwie meine PS4. Und alle Online-Titel gingen auf einmal nicht mehr bei mir. Klar. Ja. Das heißt, irgendjemand hat sich meine PS4 geschnappt und als Primärkonsole angemeldet. Jetzt hatte ich das Problem, also man muss auf die Primärkonsole zugreifen, um die wieder als Primärkonsole zu deaktivieren. Mhm. Dieses ganze Spiel, die sich so circa nachts um 1:30, 2 ab. Also konnte ich auch keinen Support anrufen oder einiges anderes machen. Also habe ich versucht, irgendwie im Internet da was rauszufinden, habe aber nichts gefunden. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass... Remote Play. Genau, Remote Play. Aber warum hast du dich daran erinnert? Das ist eigentlich eine witzige Anekdote. Ja, genau. Ich habe vor ein paar Monaten irgendwie einen PlayStation-Blog gelesen. In Amerika gab es einen kranken Jungen. Er lag hunderte Kilometer weit weg von zu Hause im Krankenhaus. Ich weiß nicht, was er hatte. Auf jeden Fall war es langwierig. Irgendwie ein paar Monate lag er da im Krankenhaus. Und wollte unbedingt Infamous spielen. Also haben die Eltern denen eine PS Vita gekauft. Mhm. Mit denen kann man über WLAN halt auf die PlayStation zu Hause zugreifen, wenn die online ist und an ist. Und da kannst du dann über Remote Play kannst halt das Spiel starten und kannst dann auf der kleinen Vita dann spielen. Mhm. So als wenn du dir auf der PlayStation 4 oder auf der 3 spielst. Also greife ich nach hinten, nehme meine Vita, aktiviere Remote Play über Internet und siehe da, ich bin auf einer russischen Konsole. Alles in kyrillischen Schriftzeichen. Ich konnte nichts erkennen, bin dann aber, weil ich ja die ganze Zeit schon in meinen deutschen Menüs geguckt habe, wo ich das aktiviere und deaktiviere, habe ich ja tausendmal probiert, schnell in das Menü rein, habe die deaktiviert, meine angemacht, meine als Primärkonsole aktiviert, mein Passwort geändert und siehe da, ich kann wieder spielen. Alles ist wieder gut. Boah, ist das großartig. Also ich habe zurückgehackt. Du hast dir also einfach aber richtig zurückgehackt, ja. Vor allem, wie blöd muss der bitte geguckt haben. Ja, wahrscheinlich, ja. Tatsache, also... Supergeile Geschichte. Unglaublich. Also ärgerlich für dich, aber dein Siegeszug, den finde ich... Ja, aber grandios, cool, ja. Oh, und dann schön zurücklehnen und einfach weiterzocken. Und ich stelle mir das blöde Gesicht von einem Russen vor, der dich da gehackt hat, ne? Im Nachhinein habe ich ja noch gesagt, man hätte eigentlich... Ich konnte auf die ganze PlayStation zugreifen. Ich hätte die ja formatieren können von dem. Mhm. Dann wären alle seine Daten weg gewesen, alle Spiele. Aber gut, ist jetzt... Ich habe meine PlayStation wieder oder mein Account reicht, ja. Genau. Aber was lernen wir daraus? Ist alles scheiße mit dem Online-Kanal. Ja, oder? Definitiv. Ja, mal ganz ehrlich, ja. Naja. Kauft ihr eine Vita, damit du Remote Play machst. Nee, also, aber ihr wisst jetzt alle Bescheid, wenn ihr gehackt werdet. Ne? Ja, weißt du, früher... Eine E-Mail an Zockhard, wir erklären euch, wie ihr zurückhackt. Ja, genau. Genau, ja. Früher haben die Leute gesagt, irgendwie diese Videospiele, die sind dafür verantwortlich, dass Leute Amok laufen und wenn du davor sitzt, die ganze Zeit verblödest du nur... Und heute sagt man, ja, alles scheiße, Datenkrake, Online-Passwörter, Hacks, bla bla bla. Du hast halt mit allem, mit jedem technischen Fortschritt hast du immer Vorteile und Nachteile. Jeder technische Fortschritt birgt für jeden potenziellen Hacker immer eine neue, interessante Herausforderung, die einfach nur aus Prinzip versuchen zu überwinden. Und deswegen, ja, wahrscheinlich ich wollte halt auch gar ärgerlich nicht. Und ich also, freue mich auch darüber. Hört sich auch nicht so an, ne? Der wollte halt ein bisschen zocken und, ja. Naja, ich hatte auch noch diese andere Geschichte im Kopf, da haben wir jetzt gerade gar nicht drüber gesprochen, weil der Herr Jeschke, ich darf ja nicht Christian sagen. Doch, darf ich ja. Das ist schon erlaubt, darfst du nicht sagen. Aber ich finde, dass der Christian den Herr Jeschke-Nickname bei Zockhard-Podcast eigentlich innebehalten sollte. Ja, weil der Herr Jeschke ja auch von seinem kaputten 3DS seine Download-Spiele erstmal auf den New 3DS rüberziehen musste und so weiter. Muss er auch beim Support anrufen. Also es waren schon Wochen der Niederschmetternde Digitalen Daten, ja. Definitiv. Ne? Und ansonsten würdest du zum Schrank gehen, wenn du deine neue gleiche Konsole dir gekauft hast, dann einfach ein Spiel raus, rein, weiter zocken. Und gut, das wäre ja natürlich auch gegangen, klar. Allerdings, also ich habe ja das ganze Nintendo-ID-Gedöns hat es ja eine gute Woche jetzt hingezogen. Mhm. Ich konnte ja schon Monster Hunter spielen. Das ist ja auf der... ja, das war ein neues Spiel. Ich meinte genau. Jetzt deine alten Sachen. Hättest du sonst normal... Die kannst ja theoretisch auch spielen. Also die Saves sind ja auf der Karte gespeichert. Das Problem war nur, ich konnte zum Beispiel Monster Hunter oder Mario Kart 7 oder so, konnte ich nur nicht online spielen, weil ich ja keine ID auf dem 3DS-System hatte. Nee, dann haben wir uns falsch verstanden. Ich sprach von deinen... Ach so, die Download... Also, ging natürlich nicht, klar. Ja. Nun gut. Eine kleine Anekdote. Ja, da loben wir uns die alten Konsolen. Tun wir. Naja, geht so, ne? Ja, geht gut. So, ne? Auch da hast du halt immer wieder Käse mit, ne? So wie Sarah mit ihrem Super Mario Brothers, was auf halber Strecke ständig abschmiert. Oder auch mein Breath of Fire, was ich ja aktuell spiele. Und was mir auch heute oder gestern Abend einmal abgeraucht ist. Weiß nicht, weil mein US-Modul im Adapter irgendwie einen Windstoß abbekommen hat und plötzlich Kontaktverbindungsfehler und deswegen... Und die Katze war mit dem Schwanz dran. Nee, überhaupt nicht. Okay. Nee, wirklich gar nichts. Mhm. Plötzlich war es einfach schwarz. Musik lief weiter, aber ich konnte nichts weitermachen, also komisch. Ärgerlich. Soll ich einfach weiter erzählen, weil ich bin gerade bei Breath of Fire, obwohl ich ja erstmal von Bayonetta erzählen sollte. Genau, und bei Breath of Fire, ich meine, du kannst natürlich ein bisschen was sagen, aber vielleicht so Resümee noch nicht, oder? Nee, natürlich nicht, macht ja auch keinen Sinn. Aber vielleicht noch. Nee, Resümee kann ich aber ziehen zu Bayonetta 2, was ich durchgezogen habe. Zweites komplettes Spiel auf meiner Liste für dieses Jahr. Entschuldigung, ich bin noch etwas erkältet. Bayonetta 2 von Platinum Games, released von Sega in Kooperation mit Nintendo und diversen anderen Gönnern, die irgendwie das ermöglicht haben, dieses Spiel erstens zu produzieren. Und auch dann herauszubringen, exklusiv für die Wii U. Und auch eigentlich mein Must-Have-Titel, der mich dazu veranlasst hat, okay, wenn Bayonetta 2 rauskommt, brauche ich eine Wii U. Und so war es auch. Ich hatte mit dem Henjaschke zusammen die Limited Edition, diese First Print Edition bestellt. Mhm. Du hast die für uns beide bestellt und... kurze Zeit später habe ich dann die Wii U zu Weihnachten geschenkt bekommen von meiner werten Verlobten. Vielen Dank. Bitte. Und habe dann als zweites Spiel auf meiner Liste Bayonetta ausgewählt, weil ich einfach gerne mein Weihnachtsgeschenk mal ausprobieren wollte. Und ernsthaft auch dann wirklich ein bisschen Wii U spielen wollte. Wir hatten sogar... wir hatten es kurz mal angezockt, ne? Wir hatten sogar 4 Versionen kurze Zeit vorbestellt. Ach. Ich hatte nämlich in Frankreich vorbestellt. Wo ich dann hinterher meine von bekommen aber auch. Genau, und dann hatte ich zufälligerweise noch mal im deutschen Amazon-Store vorbestellt und dann die Frankreich-Variante storniert. Was ja tatsächlich doch produktionsgleich ist, ne, glaube ich. Genau, sind die europaweit ist ja diese 12.300 Version erschienen. Genau. Ja, wie dem auch sei, also Bayonetta 2, definitiv ein würdiger Nachfolger. Auch hier kann ich nochmal meinen Zockkumpel Knicki zitieren, der Bayonetta eigentlich zu seinem All-Time-Favorite-Videospiel zählt. Echt? Das ist, glaube ich, ist sein absolutes Lieblingsspiel und Bayonetta 2 findet er tatsächlich sogar noch besser. Ich wüsste jetzt gar nicht, warum ich sagen sollte, welcher Teil mir besser gefällt. Ich finde beide absolut großartig, einfach nur aufgrund ihrer... aufgrund der Detailverliebtheit für ganz, ganz viele Dinge. Erstens ist das Gameplay unglaublich rund. Es macht sehr viel Sinn, die Kombos zu lernen. Vielleicht sollte ich ganz kurz mal sagen, es ist halt ein Hack-and-Slash-Spiel, so Richtung God of War. Devil May Cry. Devil May Cry. Also von der Geschwindigkeit halt auch sehr hoch. Ne? Ja, von der Geschwindigkeit her, ja klar. Also von der Geschwindigkeit her kommt da ja gar nichts dran. Also weder Devil May Cry noch God of War. Richtig, ja. Und, aber halt so in diese Genre-Richtung geht das für alle, die das Spiel nicht kennen. Und vom Stilistischen her ist es halt, man spielt eine Hexe, eine Umbra Witch, eine Umbra-Hexe, die Bayonetta heißt und oder Ceresa, wie sie sich gerade nennt. Und da gibt es halt die Lumenweisen und die beiden Augen der alten Weisen sozusagen, oder der beiden Machtseiten. Es gibt halt, da geht es halt wirklich um Himmel, Hölle und Erden. Engel, Dämonen. Genau, Engel, Dämonen und Und so Erdendimension sozusagen, so alles, was oben und unten so sich abspielt, richtig. Die große Schlacht zwischen Gut und Böse und man ist selber dazwischen irgendwo und haut allem auf die Fresse, oder? Genau, der Klassiker im Prinzip, ja. Genau. So eine klassische, epische Konstellation, Geschichtskonstellation von Charakteren, Figuren. Und das Charakterdesign ist einfach unglaublich außergewöhnlich. Die Gegner sind mit einer Ästhetik einfach designt, die ihresgleichen sucht. Sowas hat man eigentlich noch nie gesehen. Sehr japanisch, aber nicht zu japanisch, als dass es den westlichen Markt abschrecken würde, sag ich mal. Nicht viel zu durchgeknallt. Auf der anderen Seite aber dann doch detailverliebt genug, dass da sehr viele Leute was mit anfangen können müssten eigentlich. Viele Anspielungen auf alte kleine Sega-Details, irgendwie dass Bayonetta zum Beispiel Ringe sammelt, so wie Sonic das tut, oder wenn sie im Cabrio durch die Gegend fährt, dann läuft das Outrun-Thema oder irgendwie solche Kleinigkeiten halt. Also schon allein daher sollte man das Spiel eigentlich lieben, aber wie gesagt, es ist einfach gameplay-technisch annähernd perfekt. Es macht wirklich Sinn, Kombos zu lernen, wohingegen bei God of War und Devil May Cry permanent 8 Stunden lang X drücken, meistens vollkommen ausreicht. Und bei Devil May Cry muss man wirklich, bei Netta muss man wirklich darauf achten, welche Kombo setze ich jetzt gerade gegen welchen Gegner ein, welche Waffenkombination setze ich ein, denn einer der Clues bei Bayonetta ist ja, dass sie nicht nur verschiedene Waffen in den Händen hält, sondern man ihr auch verschiedene Waffen an die Hacken kleben kann oder heften kann. Schusswaffen am liebsten. Schusswaffen am liebsten, aber auch Schwerter. Ja. Oder diese komischen Flammenwerfer oder was weiß ich was, Peitschen, unterschiedliche Sachen. Das ganze Spiel konnotiert, nochmal um auf den Stil zurückzukommen, sehr mit Sexualität irgendwie, ja. Oder beziehungsweise polarisiert eher damit, die Aktionen, ihre ja, Angriffe, die sind halt sehr sexuell aufgeladen, sage ich mal. Sie ist aber auch extrem aufreizend gekleidet in ihrem Anzug aus ihren eigenen Haaren. Und trotzdem eine unglaublich starke Persönlichkeit, eine starke Frau. Und das ist das Spannende, dieser Gegensatz irgendwo. Ne? Sie ist halt sie ist im Prinzip eine Domina eigentlich, ja, kann man das so sagen. Ja. Und aber auf eine extrem coole Art und Weise. Sie hat die gesamte Welt im Prinzip in ihren Händen. Alle tanzen nach ihrer Nase. Und die Dämonen fegt die halt mit einem Fingerstreich irgendwie vom Erdboden, und selbst die Bosse kriegt die irgendwie aus ihren eigenen Haaren heraufbeschworenen Monstern irgendwie besiegt, und das macht schon einiges her. Stilistisch ist es wirklich, es gibt kein Spiel, was so stylisch ist. Sehe ich auch fast so. Metaphorisch könnte man fast sagen, der Gedanke kommt mir gerade vor, dass das auch ein bisschen die Frau an sich gefeiert wird, so als Mittelpunkt des Universums, so, ne, mit allen ihren Facetten, mit der Stärke, aber auch mit dieser, ne, mit dieser Erotik und... Ja, das sind die, ne? Umbra-Hexen in der Geschichte ja sogar, genau, eigentlich, ja, auch, richtig, weil, ja, die Bindeglied zwischen Himmel und Hölle sind und den Dämonen und den Engeln und... Im ersten Teil ist ja sogar auch dieser Mutterinstinkt, der auch da, ne, hervorkommt, und das ist schon cool, ja. Also das Spiel, das funktioniert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und das holt mich persönlich halt auch auf ganz verschiedenen Stufen einfach ab. Also erstens gameplay-technisch, zweitens stilistisch, Musik ist durchgehend großartig, ganz genau. Die Levelvielfalt, man hat irgendwie ab und zu mal so selbstscrollende, ich sag mal, Space Harrier, Rail-Shooter-Passagen. Wie gesagt, man hat diese extrem stylischen Kampfsequenzen. Zwischendurch hat man mal eine Verschnaufpause und rennt in irgendwelchen Städten rum. Man hat Challenges, die man im Spiel absolvieren kann, wodurch man auch neue Ringe sammeln kann oder Items. Mit den Ringen kann man sich neue Waffen kaufen, neue Fähigkeiten, neue Moves. Also das Spiel hat einen unglaublichen Wiederspielwert, weil man erstens verschiedene Schwierigkeitsgrade hat, die halt auch wirklich fordern. Und zweitens, weil man progressiv mit der Steigerung der Ansammlung von Moves und von Items halt auch besser wird und aber auch nur dadurch eigentlich mit den höheren Schwierigkeitsgraden zurechtkommt. Von daher, es macht unglaublich viel Spaß, genau. Da auch nochmal das intensiver anzugehen, auch um Kostüme freizuschalten und so ein Blödsinn. Und ja, was vielleicht noch interessant ist zu erwähnen, ist, dass quasi jede einzelne Sequenz in diesem Spiel mit einem Rating abgeschlossen wird. Das auch, ja. Na, also jeder Kampf wird quasi bewertet, ja. Genau. Da kannst du Medaillen sammeln. Richtig, ja. Von Stein bis Pure Platinum. Pure Platinum, ja, genau. Ja. Richtig. Du hast es ja letztes Jahr schon durchgespielt, ne, Pauli? Genau, kurz vor Weihnachten, ja. Ja. Ja, großartig. Also recht kurz nach Release quasi, ne? Und ich ein bisschen später. Ja, schon zwei, drei Wochen nach Release. Ich habe schon ein bisschen liegen gehabt noch. Aber naja, ist schon. Zwei, drei Wochen würde ich schon, gilt noch als kurz nach Release. Gibt ja auch Leute, die haben sich halt einfach so in den Schrank gestellt. Nee, das stimmt ja gar nicht. Wir haben das ja sogar schon mal zusammen gespielt. So, ja, das stimmt. 10 Minuten oder? Nö, ich glaube, ein Stündchen. Ja, ein Stündchen. Immerhin. Als du abgehauen bist an dem Tag. Ist okay. Ich habe nichts gesagt. Naja. Naja. Aber solltest du trotzdem nochmal... Definitiv. Also musst du unbedingt mal durchziehen. Das ist eins der spielenswertesten Wii-Titel. Die Absurdität der Gegner ist auf jeden Fall großartig. Ja, schon alleine das. Schon alleine die Kreativität, die in diesen Gegnern, diesen, ja, wie du schon sagst, absurd gigantischen Gegnern, ist der Hammer. Also der erste Kampf, den wir schon hatten. Der allererste, ganz am Anfang mit einem auf Drachen, Flugzeug stehen, der ist einfach... Das ist irgendwie King Kong, Japan King Kong, das war aber ja gut, King Kong kommt. 10.000 Mal so groß wie ein Hochhaus und ist unglaublich. Du fliegst auf so einen Kampfjet, stehst du einfach auf dem Flügel, Flügel. Und kämpfst gegen einen riesigen Drachen, jedes der Mal sich an so einem Hochhaus lang schlangelt. Unglaublich. Ja. Jedes Mal, wenn du denkst, es kann nicht noch extremer und noch epischer drauf, werden, setzt dieses Spiel noch einen drauf, ja, absolut. Nee, also das stimmt. Das ist schon wirklich außergewöhnlich. Und aber mehr will ich auch gar nicht großartig dazu sagen. Ich habe auch schon ganz viel jetzt dazu erzählt. Absolut perfektes Spiel. Wirklich. Gigantisch, hat mich in keinster Sekunde eigentlich enttäuscht. Ja, geil. Aber du spielst gerade auch was anderes. Ja, ich habe ja auch einige Rollenspiele auf meiner Liste. 4, glaube ich, Stück an der Zahl. Etwas größere, sag ich mal, epischere Rollenspiele. Eins davon ist Breath of Fire 1. Fürs Super Nintendo gibt es nur in der US-Version oder Japan-Version, aber ich habe die US-Version natürlich. Ist es von 1991 oder 92? Ich glaube 92. Auf jeden Fall einer der ältesten Titel, die wir so in der Liste überhaupt haben. Ja, kann bis gut auf sein. Jetzt bei Sarah halt. Ja. Super Mario Brothers, aber ja. Ich glaube, die US-Version kam ein Jahr später. Ja. Und ja, Capcom bzw. Squaresoft. Square hat damit was zu tun? Ist ja ein reines Capcom-Spiel. Nein, Capcom nur gepublished tatsächlich sogar. Und den zweiten Teil dann... Selber gemacht. Und der erste Teil kam von Squaresoft. Interessant. Ja. 93 kam dann raus. Danke. Ah, ja. Sehr, sehr gut. Bist du gerade im Wiki-Artikel? Sie. Steht da was zu der Kombination Squaresoft-Capcom? Entwickler Capcom, Publisher Capcom. Ach. Squaresoft nichts mit zu tun. Warum ist im Titelbildschirm als allererstes, wenn man ein Spiel anmacht, Squaresoft zu sehen? Vielleicht waren die Publisher in den USA, das könnte natürlich sein. Das kann natürlich sein. Warte mal, Entwickler Japan ist auch ein Publisher Japan, nur Capcom. Dann könnte das tatsächlich sein, dass sie das in den USA gepublished haben. Dann vertue ich mich. Ich guck gerade mal. Macht eigentlich auch Sinn, weil es spielerisch wirklich wie der zweite Teil ist. Hm. Den ich nämlich in meiner Jugend, in meiner Kindheitszeit geliebt habe und mir irgendwann dann Jahre später mal den ersten Teil gekauft habe, bei eBay mal gefunden irgendwie als Modul und gedacht habe, ja okay, du liebst Breath of Fire 2, ist eins deiner Lieblingsrollenspiele auf dem Super Nintendo, hol dir mal den ersten Teil und dann trotzdem nie gespielt habe und jetzt für die Liste habe ich dann gedacht, okay, das nimmst du jetzt mal vor und es ist sehr trocken für meine jetzige Auffassung von Rollenspielen. Ich habe ein bisschen mehr Story erwartet und ich fürchte, wenn ich jetzt Teil 2 spielen würde, dass ich den nicht mehr so abfeiern würde wie damals. Deswegen fasse ich den vielleicht besser nie wieder an und lass den so gut in Erinnerung. Lass den Zauber einfach in deinem Kopf. Ja, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Wenn das tatsächlich... Ich meine, auf dem SNES in Europa gab es, glaube ich, ein oder zwei echte RPGs und Breath of Fire 2 ist eins davon. Wenn das so eins der ersten echten JRPGs waren, die du gespielt hast jemals, hat das wahrscheinlich irgendwie so einen bestimmten Eindruck hinterlassen. Dann hat mich das ganz anders verzaubert. Ganz anders verzaubert und ganz anders geprägt. So, ne? Und wenn man heute zurück drauf guckt, ist es vielleicht trocken, wie du sagst. Ne? Obwohl ich ja trotzdem weiß, was mich an dem Teil so fasziniert hat, an Breath of Fire 2. Ich bin super gespannt, weil ich hab's ja auf meiner Liste noch drauf. Ich habe auch ein bisschen Angst jetzt davor, aber... Ich glaube, brauchst du nicht haben. Ich bin mir schon sicher, dass der... Der ist auch... Das ist auch ein klassisches, oldschooliges 16-Bit-RPG, ein Japano-RPG. Aber ich finde den ersten Teil halt deswegen jetzt sehr trocken, weil die Dungeon-Designs sehr, sehr dröge sind. Da gibt es halt Abzweigungen, wo du denkst, okay, ich laufe jetzt die ganze Zeit geradeaus hier in diesem Dungeon und jetzt kann ich entweder links oder rechts. In beiden Richtungen wird es wahrscheinlich irgendwas Spannendes geben. Dann gehe ich also beide Richtungen ab, weil ich ja auch alles entdecken möchte. Vielleicht verpasse ich eine super Rüstung oder sowas oder eine tolle Waffe oder ein Item oder ein Sidequest oder irgendwas. Gibt es kaum bisher. Ich bin so, weiß nicht, 10, 12 Stunden drin. Ja. Und was dann passiert, ist meistens folgendes. Du gehst rechts lang, dann findest du vielleicht in der Schatztruhe ein Herb oder so, also irgendwie ein Heilkraut, sowas total Nichtiges. Und dann gehe ich halt den Rest des Kreises, komme wieder an die Gabelung, wo ich angekommen bin und hätte mir eine Hälfte dieses Kreises quasi sparen können und hätte dann nach der ersten Umdrehung des Kreises quasi einfach die nächste Gabelung wieder geradeaus gehen können, um weiterzugehen. Also es gibt einfach viele Abzweigungen, die sinnlos sind. Und das macht mich wahnsinnig, weil die Dungeons einfach, dadurch sind die halt tedious, würde man auf Englisch sagen. Ja. Die sind einfach langweilig und unnötig kompliziert dadurch. Also witzigerweise, was du jetzt gerade beschreibst, genau das gleiche hätte ich es für Luna auch sagen können. Mhm. Also die Dungeons waren exakt so aufgebaut. Aber mich hat es ja nicht gestört. Die waren halt nicht zu groß und nicht zu nervig. Ich weiß nicht. Die sind auch nicht groß. Zufallskämpfen sehr, sehr häufig oder... Für meine Verhältnisse ein bisschen zu häufig, gerade auf der Landkarte. Auf der Oberwelt wahrscheinlich. Auf der Oberwelt. Ja, okay. Da möchte ich eigentlich lieber ein bisschen rumrennen und die Gegend erforschen, weil in Dungeons, da will ich nicht groß was erforschen, außer halt vielleicht wirklich dann gucken, dass ich alle Schatzkisten mitkriege. Aber eigentlich stört mich das so ein bisschen. Auch die Oberweltkarte, die man hat, die ist komplett unvollständig. Also die allerwichtigsten Städte sind auf der Karte verzeichnet. Sodass die Orientierung auch schwierig fällt und die Dialoge sind sehr, sehr dünn und sehr kurz. Hm. Und man deswegen, ist nicht so drin. Nee, irgendwie, also die Story, die ist auch so, ja, geh mal in die Stadt, die brauchen Hilfe. Und dann gehst du dahin und die sagen, ja, hier der Bösewicht, der hat unseren Ring geklaut, das ist unser größter Schatz, hol ihn mal zurück, der befindet sich in dem Dungeon. Ja, und dann gehst du in den Dungeon, besiegst den Bösewicht, holst den Ring, bringst ihn zurück und alle feiern und dann gehst du in den nächsten Dungeon. Der Klassiker. Es klingt super. Leider recht trocken. Und ich wünschte mir jetzt, gerade in Retrospektive, nachdem du so von Persona erzählt hast, wünschte ich mir, dass ich lieber Sonnenbrecher-Titel auf meiner Liste habe, statt 30 Stunden generisches Dungeon-Crawling. Ja, gut, okay. Kann ich nachvollziehen. Schauen wir mal. Naja. Was sich da noch so ergibt. Vielleicht macht das Spiel am Ende ja noch ein paar geile Story-Twists. Und ich hoffe. Also, ich habe auch, nachdem ich Breath of Fire 2 auf dem Super Nintendo halt mehrfach durchgespielt habe damals, als Jugendlicher oder als Kind, habe ich dann irgendwann mal den dritten Teil für die PS1 gespielt und habe irgendwie nach 3 Stunden gesagt, boah, der ist ja furchtbar. ISO-Perspektive, hübsche Grafik, aber auch vollkommen nichtssagend von der Story her. Und vielleicht hätte ich mich da auch einfach länger reinfuchsen müssen, mit beschäftigen müssen. Aber bisher ist mein persönlicher Eindruck, Breath of Fire 2, super geil, alles andere, meh. Mhm. Schauen wir mal. Ja. Jeschke, wir haben doch mal in diesen komischen Teil für die PS2 reingezockt, ne? 5 war das. 5. Quarter irgendwie, wie hieß das denn nochmal? Die europäische Titel so war so seltsam. Science-Fiction-mäßig, komisch. So ein Sci-Fi-Setting, man war in irgendeiner, wie so eine Erzmine oder sowas, sind wir da runtergestiegen, da kamen ganz komische Gegner und das war auch irgendwie... Das waren irgendwie nix. Ich glaube, das war so ein bisschen so dieser Final Fantasy 7 Hype. Seit 7 war Fantasy bei Rollenspielen, bei Japaner-Rollenspielen out, seit Final Fantasy 7 und so Sci-Fi-Mischsetting, Mischung aus Fantasy und aber immer noch so Fantasy-Wesen, so wie bei Final Fantasy. Ja. Du hast halt diese Sci-Fi-Städte und Technologie, aber... Was ich eigentlich halt hart feiern müsste, weil ich diese 80er Science-Fiction-Fantasy-Mischung wie in He-Man und Thundercats etc. eigentlich total gut finde und dann bin ich mit aufgewachsen, nicht großartig. Ich finde diese Mischung halt perfekt, statt immer nur Fantasy oder nur Science-Fiction, aber bei dem Breath of Fire-Ding habe ich gedacht, nee, komm, das ist es einfach nicht. Ja, ich bin aber auch gar kein Science-Fiction-Fan, von daher. Ja, das stimmt. Ich brauche nur Fantasy in so Spielen. Na dann, vielleicht müsstest du sowas Altes spielen mal. Obwohl, machst du ja gerade. Ja, Dragoon ist ja auch so. Ja, Dragoon ist ja auch eigentlich komplett Fantasy im Endeffekt. Das ist ja auch keine, also heißt keine Technologie, aber ist ja halt kein Sci-Fi-Setting. Ja. Naja, ich bin gespannt, was noch passiert. Ich werde es natürlich durchziehen. Ich bin jetzt, wie gesagt, bei 12 Stunden. Howlongtobeat.com sagt ungefähr 30 Stunden. Also so Richtung Hälfte geht, vermutlich. Ja. Ich bin ja immer ein bisschen langsamer. Ich fürchte ja, dass ich ein bisschen länger brauchen werde. Schauen wir mal, vielleicht gibst du dir am Ende dann Vollgas, weil du keinen Bock mehr hast oder so. Ich habe auf jeden Fall heute die Warp-Funktion entdeckt. Mein Partymitglied Nina hat hier den Zauberspruch Warp und da kann man von Stadt zu Stadt reisen. Da bist man ja schon. Das ist schon mal ein Fortschritt. Ja, aber das ist verlockend. Wahrscheinlich bist du jetzt dazu verleitet, des Öfteren mal zu warpen und levelst dich nämlich nicht auf. Ja. Und dann musst du ganz lange, ganz langweilig grinden. Ja, das stimmt. Das kann sein. Ja, das ist das Problem an so Warp. Die sind super, weil du bist schnell von A zu B gekommen, weil so ein Spiel, das wird bestraft. Ja, die Frage ist, wo levelt man besser, in den Dungeons oder auf der Weltkarte, ne? Ja, es gibt ja immer so Regionen, wo du irgendwie starke Gegner hast, die viel geben. Ja. Und eigentlich am klügsten ist es so, dass du, wenn du einmal in so einer Region bist, levelst du so lange, bis du nicht mehr viele XP kriegst und dann gehst du weiter. Mhm. Eigentlich muss man das halt, da muss man irgendwie dranbleiben. Einfach mal einmal durchgrinden ein bisschen. Ja, ich habe noch einen Titel durchgezockt. Genau, ich glaube, damit schließen wir auch ab, ne? Vermutlich, ja. Witzigerweise, ja, einer von zwei Titeln, die keine RPG sind auf meiner Liste. Ja, den brauchte ich jetzt mal. Auch kein japanisches Spiel, ne? Und genau, das einzige nicht-japanische Spiel. Nein, es ist von Free Radical, den ehemaligen Rare-Jungs, die nach Perfect Dark gesagt haben, wir machen ein eigenes Studio auf. Engländer, ne? Engländer haben dann die Timesplitters Teil gemacht, 1 und 2. Und nach dem großen Erfolg von Timesplitters 2 haben sie gesagt, wir machen mal was anderes. Wir machen mal nicht heiße Baller-Action, sondern wir machen mal ein storybasiertes Spiel. Und da ist dann Second Sidebar rausgekommen. Dennis hat es auch im Schrank stehen. Ich glaube, er hat auch nur so ein paar Minuten mal reingeschaut. Ist das richtig? Oder schon ein bisschen länger mal? Ich habe es damals gekauft, weil ein Freund von mir das ziemlich abgefeiert hat und die Story davon auch extrem faszinierend fand. Exakt, ja. Da wir da sehr gleicher Meinung waren, was so die Story-Vorlieben anging, habe ich gedacht, okay, das musst du dir wohl auch zulegen. Und habe das getan. Kurz reingezockt und wie man das so macht, in den Schreibstil. Vielleicht nächstes Jahr auf deiner Liste. Ja, vielleicht auch mal zwischendurch. Einfach mal zwischendurch. Also ich habe ja nur 9 Stunden gebraucht oder sowas. 8:55 und ein paar Zehntel. Ach, guck mal gerade nach, wie lange ich für Bayonetta gebraucht habe. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich glaube 14 Stunden, glaube ich. Redet erstmal weiter. Ja, ich erzähle erstmal weiter. Genau, also Free Radical Second Sight von 2004. Ich habe die Xbox-Version gespielt. Das Spiel ist auch für PlayStation 2, GameCube und den PC erschienen. Es hat sich, wenn da meine Quellen richtig sind, gerade mal nur 250.000 Mal verkauft. Das ist sehr, sehr schade. Was aber noch viel häufiger ist als heutzutage so mancher Titel, ne? Ja, geht so. Ja, kommt drauf an. Kein Bild dabei. Kein Bild, aber wir haben noch die Liste, wo die Zeiten drinstehen. Ja, also es geht bei Second Sight John Vadic, er ist, glaube ich, ein Doktor. Er wacht auf im Krankenhaus. In einer scheinbar Privatklinik, die sehr gut bewacht wird, und er ist halt in diesem Raum, er ist kahlgeschoren und er weiß. Bitte? 14 Stunden für Bayonetta 2. Okay, Tatsache. Ja, Entschuldigung. Macht nichts. Krankenhausraum, kahlgeschoren, irgendwo fertig mit der Welt, er weiß nicht, warum er da ist. Er lernt aber ganz schnell, dass er Fähigkeiten hat, nämlich Fähigkeiten. Auf einer telepathischen Ebene, Telekinese und so weiter und so fort. Und ja, er versucht dann herauszufinden, warum er in diesem Krankenhaus gelandet ist. Und das Spiel wird halt immer wieder erzählt in Flashbacks. Also einmal seine Flucht aus dem Krankenhaus, seine Suche nach seiner Freundin oder sagen wir mal, Bekannten. Klingt doof, aber ist so. Und auf der anderen Seite seine Russland-Mission. Er ist nämlich von der US Army engagiert worden, um einen Psychodoktor in Russland ausfindig zu machen. Die Story ist relativ komplex, deswegen will ich da jetzt auch gar nicht so viel zu erzählen. Ich will nur so viel erzählen, dass der Endtwist unglaublich geil ist und einen so richtig schön hart in den Magen drückt, weil der kommt halt so aus dem Nichts, wie bei so einem guten Film. Ich sag jetzt mal wie bei Fight Club oder Sixth Sense oder so. Das ist so ein, Ende, wo man so, what the hell. Und das ist schon ziemlich genial. Aber die Story hält einen auch so ziemlich bei der Sache. Also das Spiel ist sehr straff gestaltet. Die Missionen sind, glaube ich, 16 Missionen oder so, also 15. Die gehen alle so, so zwischen 20 Minuten und 40 Minuten ungefähr. Ach, man hat Missionen, also ist ja missionsbasiert, nee, sozusagen. Nee, also das heißt dann, weiß ich nicht, Rache, Entkommen, Flucht, diese Spielabschnitte, sag ich mal, oder Spielsequenzen. Was ist das denn für ein Genre? Ach so, genau, ja, gute Frage. Also es ist so ein bisschen Third-Person-Shooter, es ist Stealth, es ist Action. Mhm. Also es gibt auch, also diese Russland-Missionen am Anfang sind sehr shooterlastig. Und diese Gegenwartspassagen sind halt eher stealthig, wo du dann deine Telekinese-Fähigkeiten nutzen musst. Zum Beispiel kannst du dich unsichtbar machen und vorbeischleichen. Du kannst aber auch eine Wache übernehmen mit, also quasi deinen Geist in diese Wache rein und mit dieser Wache dann weiterlaufen und zum Beispiel einen Computer hacken und du musst Daten holen, um dann irgendwo anders weiterzukommen. Und es hat so ein bisschen Metal Gear Solid Touch, teilweise geht noch so darüber hinaus durch diese. Ist ja so ein bisschen wie Beyond Two Souls, ne? Ja, es ist nur viel, viel mehr Spiel als. Ja, gut, ja, aber so vom Setting her, du kannst Sachen übernehmen. Genau, ja, du kannst auch ja tatsächlich auch Wachen ablenken, indem du irgendwo einen Fernseher von der Decke fallen lässt oder sowas. Um damit zu spielen, das macht unglaublich viel Spaß, weil das Spiel lässt dir wahnsinnig viele Wege weiterzukommen. Sagen wir mal, so reine Rambo-Aktionen bringen es in manchen Situationen gar nicht. Du stirbst, aber mit deinen Psy-Fähigkeiten zu experimentieren, das macht schon Spaß. Aber es ist auch nicht so ganz leicht. Ich hatte gerade gesehen, ich habe auf Normal gespielt, es gibt, glaube ich, nur Normal und Challenging. Und ich habe, glaube ich, 15 Mal gestorben insgesamt, oder 17 Mal. Steht da, glaube ich, auf dem Endscreen drauf. Was soll ich so zum Spiel sonst sagen? Technisch ist es eher okayisch, aber man merkt halt immer wieder, wenn einen das Spiel von der Atmosphäre packt, dann ist Grafik halt auch sowas von unwichtig. Wobei ich die eigentlich relativ gut finde. Also gerade dieser typische Free Radical Comic Charakterlook, der ist cool. Ja. Genau, den finde ich eigentlich sehr ansprechend und nicht so generisch wie jetzt im direkten Vergleich zu beispielsweise, wo ich immer dran denken muss, weil es eine ähnliche Zeit war, als es rauskam, The Mindgate Conspiracy, also PsyOps von Midway, was ja mit einer ähnliche der Gründe Thema war, warum ich einen Instagram-Account namens Abenroy Teuer eröffnet habe, den ich hier nochmal bewerben möchte. Ich brauche noch viel mehr Follower, auf dem ich Packshots und irgendwelche Tippfehler irgendwie Abfotografierung bei Instagram veröffentliche und einer meiner Lieblings-Packshot-Fails ist ja Dein Geist ist stärkste Waffe. Trademark. Ja, genau. Ja. Ohne Artikel und stärkste ohne K. Aber Trademark, genau. Aber gesichert den Spruch. Sehr klug gemacht, Midway damals. Nee, aber das ist nämlich genau der Konterpart zu Second Sight. Mhm. Denn da kommst du mit der Action nämlich vorwärts. Klassisch Midway, stumpf nach vorne. Ist es so Rambo-mäßig auf die Fresse, aber nicht mit Waffen, sondern halt mit Telekinese, Leute durch die Gegend schleudern per Telepathie und Wachen übernehmen und dann halt deren Waffenpower quasi einsetzen und so weiter. Also, so Szenen gibt's auch, das funktioniert teilweise auch, aber es ist halt nicht nur dieses randale Spiel, sondern es ist halt teilweise, muss man sich wirklich vorsichtig. Also du kommst theoretisch auch ohne zu kämpfen durch, also den Großteil des Spiels. Nein. Ne? Nein, kommst du nicht. Nein. Also kämpfen kann ja auch bedeuten, einen du musst keine Gegenschleudern oder so. Ach, doch. Sag ich mal. Ja. Ja? Doch. Ja. Okay, schade, weil sonst wäre das ja so ein bisschen den typischen Metal Gear Solid Touch gehabt. Es gibt, Missionen, wo du durchkommst, aber teilweise hast du auch keine Chance, ohne zu kämpfen. Okay. Ja, und wie gesagt, allein schon diese Russland-Missionen, da sniperst du zum Beispiel auch ganz hart und so. Aber das macht es halt auch echt abwechselnd und die Settings sind auch sehr abwechslungsreich. Krankenhaus, Irrenanstalt, dann in Russland irgendwo in der Tundra oder in irgendwelchen Laboren. Es ist halt sehr düster, also so grünstichig so von der Grafik und für die Xbox war es jetzt halt einfach nicht so detailreich, wie die Konsole halt gekonnt hätte, aber es ist halt ein Multiplattform-Titel. Aber wie gesagt, Grafik scheiß drauf, ne? Hauptsache das Ding rotzt ab und macht Spaß und kann ich nicht anders sagen. Ja, wenn du schon sagst, dass es einen super Story-Twist hat, dann ist es einfach für mich nochmal ein extra Grund, das unbedingt durchzuspielen. Nee, total gut. Und ja, ich finde es total schade, dass das Studio nicht mehr gibt. Die haben ja Haze noch gemacht nach Timesplitters 3, ne? Future Perfect. Haze war aber auch nicht so gut. Super Spiel, ja? Absolut. Ja, ich sage mal, ne, das ist auch so ein Ding, das ist technisch nicht ist super, echt sehr flach. Grenzwertig, aber die Story macht's echt. Story ist wett gut, ja. Und das war dieses komische Cover mit der mit dem, ja, weißen, genau, mit dem gelben Helm. Der, ja, kann sogar ich mich dran erinnern, ja. Ja, du kannst dich dran erinnern. Haben wir nicht da irgendwie so einen Blog mal von? Ja, weil ich bei Ubisoft gearbeitet habe zu der Zeit. Das hat ja Ubisoft gepublished, ja. Da hat man ja dann doch mal den einen oder anderen Merchandise-Artikel abgegriffen. Da gab es so Schreibblöcke mit dem Haze, mit der Haze-Presse vorne drauf. Haben wir noch hier rumfliegen. Ja, das ist irgendwie auch völlig falsch beworben worden. Alle haben gerade so ein Halo-Klon-Killer oder was. Dabei hatte das eine wirklich echt tiefgehende Story und die ziemlich auch hart war und gut war und naja. Ja, es ist echt cool. Da geht es ja so um Übersoldaten, die halt durch so Droge. Eine Art Droge quasi angefeuert werden. Die konnten doch auch hier so dashen und sich hinter diesen ganzen Dingern hinspringen. Hier so ein Deckungsshooter, der aber völlig absurd schnell war, ne? Erstmal das. Du konntest rutschen und währenddessen schießen und so. Genau. Und du redest von Vanquish gerade, von Platinum. Ach stimmt, das war, ja, aber genau. Bei Haze konntest du trotzdem auch einige fiese Sachen machen. Stimmt, da war Vanquish, ja. Ja, bei Haze ist so cool, dass man auch in der Mitte des Spiels die Perspektive dann wechselt und plötzlich das Ganze wahrnimmt, ohne Drogeneinfluss. Ach so, und das meinst du, ja. Und das ist halt total cool, weil dann... Ja, ist halt so ein bisschen Apocalypse Now einfach, ne? Genau, ja, kann man sagen. Ja. Oder, ne, was du letztens gespielt hast, Spec Ops, ne? So ein bisschen. Ach so, ja, stimmt. Es geht so ein bisschen in diese Richtung. Ja. So dieses Spiegel vors Gesicht halten. Ne? Genau, sowas mag ich. Einfach mal selber, nicht nur der Übersoldat selber sein und irgendwie die ausführende Kraft, sondern auch einfach mal hinterfragen, was dahinter steckt. Und dann zu sagen, okay, ich lasse jetzt meine Drogen mal weg, bin jetzt nicht mehr der Übersoldat und guck mal, wo wie das bleib. Ganze dann plötzlich läuft. Und guck mal, wie ich das Ganze hier rezipieren kann. Ne? Ja. Naja, auf jeden Fall, die sind ja dann von Crytek UK, von Crytek aufgekauft worden und sind dann dicht abgewickelt worden, ne? Quasi. Sehr schade. Sehr schade, ja. Wie es halt, aber ich glaube, viel zu häufig passiert. Ich weiß gar nicht, sind von denen einige zurück zu Rare gegangen? Keine Ahnung. Man munkelt ja, dass Rare was Neues macht jetzt. Ist auch irrelevant, weil Rare halt auch schon seit Jahren noch Durchschnitt produziert, ne? Für Microsoft. Man munkelt, da kommen neue Leute. Mhm. Ich dachte, neue alte Leute. Ich dachte, die alten Rare-Leute hätten sich zusammengerauft für ein neues Studio jetzt. Ne? Um dieses, was war das, Banjo-Kazooie Neues zu machen oder so? Hatte ich letztens irgendwo gelesen. Da müssen sie ja die Marke mitnehmen. Hat Microsoft die Marke inzwischen? Microsoft gehört Rare und deswegen hat Microsoft die Marke. Ja, aber die Markenrechte sind die nicht... Irgendwas hatte ich letztens gelesen, dass die ausgelaufen sind oder sowas? Keine Ahnung. Anyways, lass uns überraschen. Genau. Aber es war halt nur jetzt gerade gestern oder heute groß, Rare kündigt 2 neue Spiele an. Ich bin einfach mal gespannt. Mal schauen wir mal. Denn ich fand Viva Pinata und Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts fand ich auch super eigentlich. Nuts and Bolts fand ich lame. Und Cameo ist cool. Cameo ist gut. Alles okay. Ich weiß nicht. Man muss nicht so Rare bashen unbedingt großartig. Ich bash die nicht. Ich liebe Rare. Also jedenfalls zu N64-Zeiten haben die allerbesten Spiele gemacht. Kinect Sports war auch richtig gut von mir. Das ist bestimmt gut. Wir das war nicht. Eigentlich auch sogar recht gut, bestimmt. Ja. Aber ist halt scheiße, wenn du einfach einen Geldgeber bei dir im Nacken hängen hast, ja, klar, der dich kreativ einfach drückt. Ja. Naja, aber dafür haben sie Viva Pinata machen. Also ich meine, was ja nun mal jetzt nicht unbedingt ein Spiel ist, was ja so mega auf den Massenmarkt abgezielt war. Nö, ist ja auch gut. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ah, vielleicht liegt es auch echt daran, dass Leute gegangen sind oder so, dass die einfach so ihren individuellen Touch. Ich meine, guck mal, sowas wie ein Conker's Bad Fur Day hat man seit diesem Spiel kaum mehr gesehen, von der Zynik her. Ja, ist richtig, ja. Und, also vom Zynismus und vom Humor auch und gerade halt nicht von Rare, das haben die haben einfach ihren Spark verloren, meiner Meinung nach. Aber das ist ja auch subjektiv. Gut, also eigentlich ein schönes Schlusswort. Wir haben echt eine Menge gequatscht heute. Ja, ein bisschen länger als letztes Mal, ne? 1:23 sind wir jetzt gerade, 1:23. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ja. Ich wollte noch irgendwas sagen. Ach so, ja, ich weiß noch nicht, was ich weiter zocke. Ich zocke aber gerade parallel noch Tales of the Abyss auf dem 3DS und ja. Was ja auch ein Listenspiel ist für dich, ne? Genau. Vielleicht habe ich aber zum nächsten Podcast auch kein Listenspiel. 2 weitere Spiele fertig, wahrscheinlich. Nee, ich glaube, ich bin hängen. Genau. Ich mache gerade ein bisschen Abstecher von der Liste. Ich habe ja bis Ende April auch Ruhe eigentlich. Ja, das Wort macht es nicht. Man macht keine Abstecher von Listen. Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Sonst. Nee. Ja, vielleicht. macht keiner von uns. Keiner. Nee. Schauen wir mal. Wir werden euch auf jeden Fall nächste Mal wieder eine Stunde gute Unterhaltung liefern können, da bin ich mir sicher. Das glaube ich auch. Ja. Mit meinem ersten durchgespielten Spiel. Mindestens. Oh, oh. Eins. Jetzt mindestens ist eine harte eins. Ankündigung ja, eigentlich. Auf jeden Fall. 4 Wochen kommen. Ja, man muss sich auch mal Ziele setzen. Ja. Also, was ist, wenn du bis nächste Mal kein Spiel durchgespielt ja. hast, 5 Euro ins Podcast Listen, dich nackt. Ins Listen. Ja. Ja. Wobei dann für alle Zuhörer. Ja, eigentlich sollten wir 5 Euro pro, für einen guten Zweck spenden. Pro Monat ins Glas tun für jedes nicht gespielte Spiel, nicht durchgespielte Spiel, und dann spenden wir das am Ende. Das ist eine geile Idee. Ja. Aber wenn ja, wir das alle müsste man eigentlich eher am Ende des Jahres machen, weil man muss ja nicht zwangsläufig ein Spiel pro Monat spielen. Ja, stimmt. Ja, schauen wir mal. Wir überlegen uns ja noch was für die Leute, die hinten raus ja, gut offen ja, haben. Für den Herrn Jeschke. Ja. Kaufen wir uns für das Geld einfach einen Humble Bundle und spenden alles an Charity. Das ist eine gute Idee. Oder ja, so. Das können wir mal machen. So was denken wir uns aus. Geil. Okay. Ja. Dann würden wir sagen, bis zum nächsten Monat und Zock on. Zock hart.